unbezahlbar. Pedi, hallo. Hallo. Ich habe gute Neuigkeiten. Erzähl. Wir haben den Führerschein. Ah, oh, schon so früh Führer, fängst du an? Ihr Führerschein, wir haben einen Führerschein. Wir sind 18 geworden. 18. Folge. Ah! Wir haben einen Führerschein. Endlich können wir endlich illegale Straßenrennen auf der Theo fahren und noch cooleres Zeug. Und wählen. Wählen gehen, wir können wählen gehen. Gehen wir morgen wählen? Ja, ist morgen irgendwo eine Wahl? Ach, wir sind 18, wir dürfen das jetzt. Stimmt, ja. Wir fordern einfach unser Wahlrecht ein. Ja. Ja, ich muss mal kurz meine Nase hochziehen. Ah. Ich habe schon früher gesagt, du hast schon ekelhafte Geräusche mit deinem Körper gemacht. Das habe ich eh heute vor, nur Furzgeräusche zu machen. Ich stehe noch auf, mache ganz schlechten Ton, damit wir noch Bieruntersetzer haben. Und wir nehmen einfach dein komisches Mauspad oder was das ist. Meinst du den Fireglider? Der Fireglider ist www.sharkoon.com. Wenn man Gamer ist, hat man dann so Fireglider-Mauspads. Logisch. Geil, wir fangen heute gut an mit Unterbrechungen. Das gefällt mir. Weil wir sind jetzt 18, wir dürfen das. Wir sind jetzt erwachsen. Erwarten. Jetzt kann uns keiner mehr, jetzt kann uns deine Mutter nicht mehr sagen, jetzt gebt euch mal ein bisschen Mühe in der Wanne. Nein, wir sitzen heute sogar mit Badehose in der Wanne, weil wir uns dazu entschieden haben. Ja, aber jetzt müssen wir halt auch lieb sein, sonst kriege ich ihr Auto nicht. Ah, stimmt, wenn ja. Wenn ich die Mädels rumfahren will. Für einen Roadtrip. Genau. Wo fahren wir als erstes hin? Wir sind jetzt frei. Wohin wohl? Nach Barcelona? Kanada, natürlich. Gute Frage. Ja. Ach scheiße, müssen wir noch lange warten, bis die Beringsee zugefroren ist. Dann können wir mit dem Auto nach Kanada fahren. Wollten die da nicht mal eine Autobahn rüberbauen? Ja, aber die ist noch nicht fertig, deswegen müssen wir warten, bis die Beringsee zugefroren ist. Ja, das ist ja eh gerade der Trend, dass es immer mehr friert, die Meere. Ja, eben, ja. Merkt man ja, wie irgendwie wäre das schon ein Roadtrip nach Kanada, sonst nehmen wir die Fähre. Aber kann man nicht irgendwie über Russland... Achso, das ist die Beringsee. Ja, das ist die Beringsee. Ach, da ist die Beringsee. Ja. Okay. Ja, gucken wir mal. Ja, ich glaube, da kommt man dann nach... Das ist ja immer ganz schwer, den Globus da oben einzuschätzen, weil man sieht da ja nie weil auf den Weltkarten, wie man da rüberkommt. Aber du kommst da rüber. Ja, es ist du nicht weit. Du kannst locker von Russland nach Alaska auf jeden Fall fahren. Mit dem Auto. Mit dem Auto. Also wenn die Beringsee jetzt zu ist, denke ich schon, dass es gehen müsste. Wenn jetzt wieder so ein russischer Eisbrecher... Die sind ja bekannt für ihre Atomeisbrecher, wieder irgendwo so eine Schneise rein. Und weißt du, wir sind ja Fahranfänger. Ja, wir denken natürlich, ja. Oh, ist alles frei. Auf der Beringsee und fahren mit 180 und sehen gar diese Kuhle, die dieser russische Eisbrecher da rein gebrochen hat. Ja, stimmt. Ja, je jünger man ist, desto schneller fährt man, ist meine Hypothese. Das war. Ja, ich weiß nicht, was für ein Trottel ich mit 18 war. Ja, du überschätzt dich halt auch. Also du denkst ja, du kannst es jetzt irgendwie. Also meine erste Fahrt auf der Autobahn, ich habe eigentlich nur aufs Tacho geguckt, statt auf die Straße, weil ich es geil fand, dass der Zeiger so hoch gehen kann. Ja, das ist verrückt, gell? So Zeiger faszinieren mehr als die allgemeine Verkehrslage wird ja auch überbewertet. Ja. Meistens passiert da ja auch eh wenig, also gerade auf der Autobahn. Also. Ja, 18-jährige Betrunkene, dem passiert nichts. Nee. 18-Jährige und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Das auch. Also, ja. Und deswegen ist heute die wahre Folge. Ein wahres Bad oder wie wir es auch immer nennen werden. Wahre mit geklammerten Haar. Genau, so wie früher diese. Kennst du bist ja ein Liebe. Bisschen. Ja, wahre Liebe, kennst Klar. du noch? Da war ich, glaube ich, noch nicht geschlechtsreif, als okay. es lief, aber interessant fand ich es trotzdem. Ich war geschlechtsreif, aber ich weiß auch gar nicht, worüber haben die denn berichtet? Hat also. Veronika Nein, das ist Lilo Wanders. Lilo Wanders hat moderiert. Welche, hier die von Dieter Bohlen, Veronika Poth, die damals Veronika... Verona Feldbusch, so hieß sie. Die hat Piep moderiert. Piep. Das habe ich aber nie geguckt, weil da war ich wirklich zu jung. Ja, das habe ich, also das, ich auch das lief geguckt. Erst irgendwie nach 11 und da war ich schon längst im Bett. Und wahre Liebe, weiß ich auch gar nicht, worüber die berichtet haben. Über Sexkram, Pornosets und so. Ah. Analsex, was Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile von Analsex. Vorteil ist Sex, Nachteil ist Analsex. Muft. Muft. You can't smell porn. Ja, cool, wir können jetzt darüber reden, ohne Ärger zu befürchten. Ja, wir sind jetzt volljährig, geil. Ich wusste nicht mal, dass es Folge 18 ist. Doch, ich habe extra nochmal nachgeguckt, okay. Wir kamen nämlich heute. Und dann habe ich eben nämlich jetzt, wo wir uns hier hingesetzt haben, gesagt haben, oh, dann starten wir jetzt mit unserem erfolgreichen Podcast. wenn wir jetzt mindestens auch 18 Zuhörerinnen haben. Ja. Also ein Mann, 18 Frauen. Das sind 19 dann. Oh, plus ja. 18 ist 19. Ja. Nee, dann dann war ein Gender-Sternchen zu 18 Zuhörerinnen. Ach so, also, okay. Ja. Und worauf? Ach ja, und deswegen habe ich eben nochmal nachgeguckt. Und letzte Folge war tatsächlich die Folge 17, deswegen sind wir jetzt volljährig. Man darf wählen, man darf Auto fahren und man darf Schnaps trinken. Ah, und aber wir dürfen erst nächstes Jahr in Kanada trinken. Weil Kanada ist, glaube ich, 19. 19, ja. Okay. Dann sollten wir vielleicht mit dem Auto uns ein bisschen Zeit lassen bei dem Auto. Ja, wir fahren halt langsam. Ja. Bis man da durch ganz Sibirien durchgegurkt ist, das dauert bestimmt eine Weile. Und der Vorteil ist, wir dürfen ja jetzt hier Schnaps trinken, deswegen nehmen wir viel Schnaps mit. Jetzt können wir endlich in den Supermarkt gehen. Ja, das können wir ja in Russland unterwegs kaufen. Ja, dann hätten wir aber auch keine 18 sein müssen, wahrscheinlich. Okay. Kann sein. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ob wie darf man in Russland Alkohol kaufen? Weiß ich nicht. Mein Stereotyp sagt mir 12. Ja, aber wahrscheinlich das ist ja auch die total harte Gesetze. Genau, so Länder mit hohen Alkoholikerraten haben ja immer relativ harte Gesetze. Ja. Also irgendwie Irland ist da extrem. Also sauteuer und restriktiv und was weiß ich. Ja. Aber alle sind am Saufen. Traurig, ja. Deutschland ist das liberalste Alkoholland, wusstest du das? Das ist traditionell schon so. Also von daher. Das hat die am wenigsten restriktiven Alkoholgesetze weltweit. Ja, das ist ja auch total sinnvoll, dass Alkohol legal ist und andere Drogen verboten sind. Muss man so sagen. Alkohol ist ja harmloses Zeug einfach. Die Marihuana ist verboten, weil es illegal ist. Ja. Hat die Gesundheitsministerin gesagt von Deutschland oder Österreich. Da hat sie ja auch im Prinzip recht, weil es ist ja illegal, deswegen ist es verboten. Also rein theoretisch. Ach nee, die Drogenbeauftragte war das. Ah, die Drogenbeauftragte. Wie heißt die? Ist die Bär? Nicola Bär. Also CSU-Tante? Ich weiß es nicht. Vielleicht bringe ich es auch durcheinander mit einer Österreicherin. Die aber auch Nicola Bär heißt, aber da bei der FPÖ ist einfach. Also es ist einfach die gleiche Person. Noch ihre Zwillingsschwester. Ja, ihre auch Bayer-Österreicher. Die österreichische Zwillingsschwester von Nicola Bär heißt Nicole Bär und ist da Drogenbeauftragte. Die heißen auch Bundesregierung wahrscheinlich in Österreich. Denke ich mal, ja. Cool. Ja, das ist eigentlich schon faszinierend. Vielleicht auch Bundesregierung. Vergiss es, Entschuldigung. Die alkoholgewachsene, Alkohol als legitime Droge in der Gesellschaft, schon ganz lustig. Auch in unserem Podcast natürlich, weil wir auch schon ein Bierchen am Hals haben. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagen würde, ey, ich habe da eine neue Droge entdeckt, die macht super schnell high, macht auch relativ schnell abhängig, zerstört hat die Organe. Ziemlich viele zerstörerische Tendenzen auf deinen Körper. Am nächsten Tag fühlst du dich richtig scheiße davon. Da hast einen fiesen Hangover. Was wahrscheinlich kotzen, sollen wir die mal legalisieren, damit die alle konsumieren können? Dann wird jeder sagen, bist du des Wahnsinns? Und das Alkohol. Und traditionell darf man aber, sollte man trinken. Ja. Man ist ja dazu gezwungen auch. Ja, aber es hat ja auch die Leute, hat ja auch den Leuten geholfen damals. Weil Wasser war ja untrinkbar und Bier hatte weniger Bakterien da noch drin. Ja, wobei ja im Mittelalter, wir haben noch eine Frage aus dem Mittelalter, die müssen wir gleich aufgreifen, die wir im Auto hatten. Gerade im Mittelalter. Ja, und wir sind ja jetzt im Mittelalter, weil du meintest, früher war das Wasser jetzt so dreckig. Dieses Bier, was die Mönche immer gemacht haben, hatte aber so ungefähr den Alkoholgehalt von alkoholfreiem Bier heutzutage, also so 0,05. So wenig? Ja, das war wirklich Dünnbier. So ja. Richtiges Dünnbier. Also du konntest den ganzen Tag Bier trinken, weil du dich damit eh nicht betrinken konntest. Okay. Also das ist immer so eine Urban Legend. Oh, die haben früher immer nur Bier getrunken. Das hat denen ja auch nicht geschadet. Aber ich klinge eigentlich wie Nicola Bär. Kinder lassen die jetzt, wo ich 18 bin, macht das auch keinen Spaß mehr. Ist ja jetzt legal. Weißt du? Also willst du jetzt aufhören mit Alkohol und nur noch andere Drogen nehmen, die nicht so schlimm sind wie Marihuana, Kokain? Ja, Hauptsache illegale Drogen. Also ich glaube, ich dachte mit sauberem Heroin, damit soll man ja lange durchhalten können, wenn man gutes Heroin bekommt. Ja, Heroin? Also ich weiß, dass bei Kokain, das soll relativ harmlos sein, wenn es 100%iges Kokain ist. Ja, da kann ich ja mixen irgendwie. Was denn, was passt denn gut zu Kokain? Keine Ahnung, vielleicht können wir einfach mal, also hier, ihr Trophys, die unseren Podcast immer hören, weil ihr müsst ja Drogen nehmen, wenn ihr den hört, konsumiert. Also ich bräuchte mal ein paar Tipps. Womit steige ich jetzt ein? Irgendwas Hartes? Crystal habe ich Schlechtes gehört. Vielleicht doch Heroin. Und kennt ihr einen guten Dealer, der sauberes Heroin verkauft? Schreibt uns einfach in die Kommentare. Schreibt uns einfach den Namen des Dealers in die Kommis. Dann kann ich den direkt kontaktieren. Ja, oder ich schicke dann eine PM. Ein Treffen gleich abmachen. Ja, stimmt. Ja. Also vielleicht auch sofort die Uhrzeit und so weiter. Einfach Facebook ist eh so tot. Da guckt die Polizei gar nicht mehr nach. Ja, genau, wir sind absolut safe. Wir sind jetzt auf Twitter. Zweite Sache, Mittelalter, war, vielleicht sollten wir unsere Hörer noch abholen. Wir hatten eine längere Autofahrt diese Woche zusammen, weil du mich beim Lesen unterstützt hast. 8 Stunden miteinander verbracht. Wir haben schon 8 Stunden miteinander verbracht. Aber wir hatten ein bisschen Zeit im Auto zu quatschen, weil wir nach Freiburg hin und zurück gefahren sind. Ja, eigentlich sind wir auch leer gequatscht. Oder sind wir jetzt im Flow? Wir sind vielleicht im Flow. Da sind ja auch 2 Tage dazwischen. Ich habe dich wieder vermisst. Ja, ich dich auch. So leicht. Fühlt mir früher, als wir mit dem Podcast begonnen haben, kannten wir uns ja gar nicht. Jetzt verbringen wir eigentlich unsere komplette Freizeit miteinander. Ja, eigentlich schon. Ja. 7-mal die Woche sehen wir. 7-mal die Woche. 8 Stunden. Und da haben wir viel Zeit im Auto zusammen verbracht. Und da hast du dir die Frage gestellt, hatten die Leute früher schon, die einfachen Leute, Mittelalter-Humor? Und ich habe extra nicht nachgelesen, aber das könnte mal... Ja, das hätte ich mal machen sollen. Ne? Ja, dann hätten wir jetzt... Ich hatte die Frage auch noch im Kopf, aber man kann ja auch einfach mal überlegen. Ich glaube halt einfach auch, dass die Umstände vielleicht gar nicht zugelassen Ja, manche Leuten traut man Humor einfach nicht zu. Ich glaube, das ist so ein Zivilisationsding, oder? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Äthiopien, in den Dörfern auch leben. Ich glaube schon, dass die Humor dass die haben. Dass die eine Kabarettszene haben. Eine Kabarettszene vielleicht nicht, aber ich glaube, die haben schon so alte Witze, die man sich erzählt. Und ja, das mit Sicherheit. Im Mittelalter war das ja alles schon so strukturell an den König angelehnt. Der hat sich ja also im Endeffekt hat er sich ja ein Roast immer geben lassen von diesen Spaßleuten, die dann vorbeikamen, ja, die Harlekine und so weiter. Und deswegen war der Humor da ein sehr großes Business. Und ich glaube einfach, weil man ja keinen beleidigen konnte, war ganz schwer, Humor im Mittelalter zu haben. Wobei der Karneval zu der Zeit entstanden ist auch, ne? Wo man einmal im Jahr die Obrigkeit beleidigt hat. Auf lustige Weise. Ach, da ist. Daher kommt der Karneval und der Fasching. Also, dass man die Würdenträger auch an einem Tag des Jahres, in der dunklen Jahreszeit, mal so richtig sich über die lustig machen konnte. Also, vielleicht hatten die auch super Humor im Mittelalter. Ja, vielleicht. Ich meine, die Ritter der Kokosnuss, die Jungs sind lustig drauf. Die war witzig. Ja, siehst du. Stimmt. Das ist ja eine Doku. Das ist, ja, läuft ja auf Netflix gerade. Das wurde doch damals auch gedreht. Ja. Also das ist ja live. Ja, ist live. Eine Doku live. Aus dem Mittelalter, die gerade auf Netflix auch zu haben ist. Und auf Netflix laufen ja eigentlich nur Dokus. Ja. Ja. Ja. Gerade vorgestern. Woher hatten die Farbkameras damals? In König Arthurs Zeit. Ja, die haben die Netflix-Produzenten natürlich mitgebracht. Ach so. Die ja, da die gefilmt haben. So viel Kohle. Die haben so viel Kohle, dass sie halt auch Zeitreise. Marty McFly oder Bill und Ted waren da und haben halt einfach gefilmt. Stimmt, das haben die ja auch auf Netflix, dann haben sie es vielleicht von denen einfach eben, benutzt. Ja. Und zeitgleich habe ich nämlich eine Doku aus den frühen 90ern, die ist nämlich jetzt auch auf Netflix, geht um jungen Farbigen, der in schwierigen Verhältnissen aufwächst und seine Mutter sich entscheidet, ihn zu seinem Onkel und seiner Tante zu schicken. Der Onkel ist berühmter Anwalt. Oh ja, das geht ans Herz. Ja, kenne ich. Und, ja. Der hat noch 3 Kinder und am Anfang kommt auch ein deeper Rap-Song. So irgendwie. Ja. Oh, this is the story of my life. My life got twisted up. Da schießen mir immer Tränen in die Augen. Ja. Ich, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut. Du, siehst du das? Gänsehaut. Ja. Der junge Will Smith, der ist dann später Hollywood-Schauspieler geworden. Der hat es dann zu was gebracht. Wie er zu seinem Onkel kommt und zu seiner Tante kommt und in die High Society. Da lernt man mal, man braucht einfach Verwandte in Hollywood. Ja. Dann schafft man es auch in Hollywood. Verwandte in Bel Air. Genau. Dann kannst du der Prinz reiche, von Bel Air werden. Schwarze Verwandte. Ja. Ich habe ziemlich viele reiche, schwarze Verwandte. Hast du, ja? Ja. Aber in Berlin natürlich. Berlin ist ja der Kanada Bel Airs. Berlin ist eher das Berlin Deutschlands. Ja. Die Hauptstadt sozusagen. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Oh, hast du auch dein Flaschenbrötchen schon, ja? Ja, yep, jetzt zisch mal hier den nächsten Prängel. Ah, wir sind solche Bauern. Ja, heute ist aber auch Saturday. It's Saturday evening, Alter. Zur gleichen Zeit läuft Russland gegen Kroatien und wir spielen Radio. Da kann man sich auch einen Dosenprängel gönnen. Ja, das wird wieder ein Gehupe nachher. Also wenn es hupt gleich. Oh ja. Also wir müssen ja, auf je jeden nachdem, Fall, wer gewinnt. Ja, obwohl, hier sind auch genug Russen, die hupend rumfahren können. Ja. Aber die Kroaten sind echt, das sind freshe Leute, die haben den Wagen schon laufen. Jetzt. Und die springen alle in ihr Auto. Und obwohl ja die größte Minderheit in Deutschland, also in Stuttgart ist Griechen. Tatsächlich. Die größte Minderheit? Nicht Türken? Nee, tatsächlich Griechen, und zwar mit 40% sogar. Also 40, von Minderheiten. 40% der Stuttgarter sind Griechen. Nee, von anderen Nationalitäten machen die Griechen in Stuttgart 40% aus. Das glaube ich nicht. Doch. Und die komplette Kneipenszene in Stuttgart gehört eigentlich auch den Griechen. Steckt meistens ein griechischer Besitzer dahinter. Okay. Habe ich schon mal gelesen. Glaube ich dir zwar nicht, aber... Nee, ich hab es gelesen. Du das glaubst mir einfach nicht. Ja. Also okay, wenn es irgendwo gedruckt wurde, muss es wahr sein. Ja, ja. Stimmt. Nee, hat er mich auch gewundert. Aber das ist halt auch gut. So oft fragt man Nationalitäten dann ja auch nicht ab. Und der Grieche an sich ist ja wie der Kanadier Europas ziemlich unauffällig. Meist freundlich. Unauffällig freundlich, macht gutes Büros. Ja. Und Uso. Und Oliven. Oliven. Ja. Und genau. Tanzen. Ja. Jetzt sind wir wie WM-Quartierer. Erstmal mit Länderstereotypen kommen. Ist aber auch so einfach. In der Markthalle gibt es einen griechischen Stand, der wird aber von einem Türken betrieben. Ja, weil die Gastro-Szene ja schon zu ist. Der Türke hat ja kein Restaurant oder Kneipe mehr mieten können, deswegen hat er halt einen Olivenstand gemacht. Griechische Oliven, Feta. Ja, der heißt irgendwie ganz klischeehaft Hellas Papadopoulos und überall griechische Fahnen drauf. Aber der Chef heißt Hassan und ist Türke. Ah ja. Naja. Cool. Gute Oliven. Ich bin ja noch auf der Suche nach guten Oliven. Ja, gibt wenige, ne? Ich mag vielleicht 1% aller Oliven. Ich mag 90% aller Oliven, aber ich weiß meistens, dass sie nicht gut sind. Und da trifft ja auch wieder dieser Stereotyp des deutschen Touris zu. Wenn ich in Italien im Urlaub bin, kaufe ich mir tatsächlich eine Tüte Oliven. Eine Tüte Oliven, so. In dieser Essiggrütze? Nee, so tatsächlich eine frische Tüte. Ach Markt, so, okay. Ja, aber eine ganze Tüte voll. Um die mal so wegzuhapsen. So. Ja. Also, wenn ich in Italien leben würde, würde ich keine Chips abends essen, sondern Oliven. Deshalb kommst du immer so schlank aus dem Urlaub zurück. Deswegen nur Gemüse isst und keine. Eigentlich nur Oliven. Ja. Oliven und Tomaten. Oliven zählt als Gemüse, oder? Olive müsste Gemüse sein. Ist das, oder eine Beere? Aber die Diskussion fangen wir gar nicht erst an. Euer Naturpodcast. Beere ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil die haben. Leute, die dann. Das hatten wir letzte Folge schon mal, die dann behaupten, Beeren oder Erdbeeren sind keine Beeren, sondern Nüsse und die Scheiße. Das haben wir selbst gesagt. Das haben wir schon mal diskutiert, ja. Ja. Und dann haben sich noch Leute eingemischt, ja. Euer Feedback wird auch immer unfreundlicher, muss ich ehrlich sagen. Letztes Mal richtig einen Smack-Talk in der Bahn gekommen von einem unbekannten Hörer. Ja, was hat er gesagt? Erdbeeren sind gar keine Beeren, sondern Streufrüchte. Okay. Ja. Ich habe quasi direkt auf die Schnauze gehauen. Wie ich das immer so mache, wenn ich in die U-Bahn steige, grüße ich die Menschen. Ja. Yeah. Und bin halt in die U-Bahn eingestiegen. Tür geht auf. Ich sag schönen guten Tag. Hallo. Und dann so, hallo. Momentchen mal, Marianne. Die Stimme kenne ich doch. Du bist doch der Joe Paul von diesem Podcast. Oliven, Erdbeeren sind keine Beeren. Sondern Nüsse. Du Schmuck. Und dann ist er gegangen. Direkt ins Gulag mit dem Wichser. Also solche Leute. Ich habe ihm, hab ihm noch einen Sticker geschenkt. Beim Vorbeigehen. Wütenden Vorbeigehen. Ja. Ja, okay. Ja, okay, aber lass uns weg von der Olivendiskussion kommen. Wie sind wir auf Oliven? Ach so, wegen Klischee Griechen und so. Ja, und Oliver Geissen. Und 40% der Türken sind Griechen. 40% der Türken sind, der also wahrgenommenen Türken sind Griechen. Ja. Ja, genau. Weil alle Ausländer sind ja Türken. Ja. Und davon so. Absolut, genau. Ja. Und jetzt sind wir vor dem WM-Quartier. Jawohl, aber davon sind 40% Griechenländer. So als würde Mario Barth nicht über seine Freundin, sondern über andere Länder. Dann wäre das so ungefähr die Messlatte, wo man dann... Du, mir kam gerade eben, als ich Oliver Geissen gesagt habe, die Idee, dass man ja nachher noch die großen 5 gemeinsam machen könnte, aber vielleicht gemeinsam Talkshows der 90er und 2000er, wo man sich heute gar nicht mehr dran erinnern kann. Mir fallen nämlich auf Anhieb schon 4 ein. Ja, ich glaube, das geht schnell, oder? Kann man jetzt kurz machen. Platz 5. Oder wir machen es nachher. Oder jetzt. Jetzt sind die Leute angetriggert. Aber nee, wir machen nachher. Ja, dann bleiben sie vielleicht dran. Ja. Und die meisten schalten ja jetzt langsam ab. Nee, die schlafen jetzt ein langsam. Aufwachen. Hallo. Oder bist du gerade auf dem Laufband? Du solltest uns niemals auf dem Laufband hören. Wenn, dann sitzt du im Auto oder in der Bahn. Oder du bist am Kochen. Ich höre ja gerne Podcasts während dem Kochen. Wenn du des Kochens. Wenn du gerade in der Bahn sitzt und siehst hier einen, der sich tierisch aufregt über Oliven, dass die keine Beeren sind, dann hau ihm mal aufs Maul. Und schenke ihm danach einen Sticker, bitte. Genau. Ja. Ja, cool. Ich wollte ja heute eigentlich auch mal mit so einer professionellen Podcaster-Stimme die ganze Zeit reden, so. Ein bisschen übertrieben, weil ich habe mich voll gefreut, Peter. Ich war heute auf dem Weg zum Podcast und dachte, heute legen wir los, Mann. Okay. Cool. Ne? Yeah! Yeah, wenn man so die ganze Zeit zusammensitzt, dann klingt auch alles viel spannender. Weil wir sind heute 18 geworden. Wenn wir 18 geworden ist, dann kann man nämlich Schnaps trinken und Auto fahren. Deshalb trinken wir jetzt Schnaps. Wir trinken Schnaps, ja. Yeah. Trinken die Dose. Alter, jetzt bin ich wieder Zett. Oh Gott. Ja, es gibt hohe Balken. Zett gibt immer hohe Balken. Man kann auch kurz von unserem verwegenen Plan, den wir natürlich, weil wir wissen, dass die Leute von Zett eigentlich auch genervt sind, nicht umgesetzt haben, aber da wir am Donnerstag gemeinsam zu einer Lesung gefahren sind und du mich begleitet hast und auch beim Lesen begleitet hast, hatten wir ja kurz den Gedanken, alles in Zett-Stimme zu lesen, um zu schauen, wie lange das gut geht. Ja. Ich mag die Idee noch immer. Ja, es waren 400 Leute waren schon da oder so. 500, also es war rappelvoll. Ja, 400 waren da, 500 hätten reingepasst, glaube ich. War es ja gar nicht rappelvoll, sondern nur 4/5. Ja, ich glaube, dann war es rappvoll. Ich glaube, dann. Rappvoll. Rappvoll. Das war rappvoll. Aber wir hatten dann Angst auch, gell? Also, ja, die ganze Zeit. Ja, wenn da schon so viele kommen, dann will man die auch nicht vergraulen. Nachdem uns im privaten Umfeld ja auch schon verboten wurde, überhaupt wie selbst zu sprechen, ist das halt eine riskante Sache dann auf einmal. Es war sonst keiner aus unserem privaten Umfeld. Den Set rauszulassen! Yeah! Ja, Leute! Sollen wir mal so ein Sprachtraining machen? Sprachtraining. Ein Sprachtraining? Also, was du als erstes lernst, ist, glaube ich, immer in der gleichen. Im gleichen Abstand vom Mikro. Ja, was meinst du jetzt? Also du darfst nicht so nah. Also nicht, ran, ich darf auch nicht in diesem Kopfschutz. Genau, da wäre so eine Sache. Und natürlich auch niemals den Spuckschutz wegnehmen und dann machen. Auch doof. Und dann knarzen. Und darf ich es reinigen, mein Popschutz, wenn Staub drauf ist? Oh, jetzt ist meiner auch am Wackeln. Kannst also Entschuldigung für Knarzen, ist egal. Hört doch eh kein Schwein. Hört doch eh keiner. Weil wir haben ja keine professionelle Sprecherausbildung. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, auch richtig zu atmen. Aber wir können das doch. Was wir immer falsch machen. Also das wünsche ich mir jeder, zum Geburtstag. Jeder falsch macht. Eine Sprecherausbildung. Zum 18. Geburtstag. Dann nervst du mich wahrscheinlich die ganze Zeit. Rainer, vor dem Satz Luft holen, nicht zwischendrin abstecken. Wer? Rainer. Kalmund. Ja, Reinhard. Ach, Reinhard. Reinhard. Reinhard, du musst das R. Wir sind ja dann Profis. Wir geben uns deutsche Namen. Ja, genau. Ich nenne mich Peter. Peter. Klingt auch wie zum Beispiel. Ja, oder tatsächlich. Wie hießen denn Kienzle und Hauser mit Vornamen? Dann können wir uns so nennen. Weiß ich nicht. Ich glaube, einer hieß Rainer Kienzle. Und der andere bestimmt Peter. Peter Hauser. Rainer Kienzle und Peter Hauser. Ja, cool. Jetzt so ein Frankophiles und irgendwie so. Petro Schaumbadi, ja. Ich habe einen Freund, der heißt Helmut. Und das klingt dann auch so, wenn ich mich mit dem verabrede. Ja, Peter und Helmut sind gerade ein Bier trinken. Das klingt, als würden zwei Mitte 70-Jährige ein Bier trinken gehen. Ja, und wenn ich sage, Jean-Paul geht auch noch mit, dann stellt sich jeder immer so einen Franzosen mit einem Baguette unterm Arm vor. Und so ein Schal. Und so ein Schal, ein gestreiftes Shirt. Türkisene Hose in so 4. Bonjour, hallo. Aber ganz lustig ist, ich habe Frankreich gestern geschaut. Wir haben ja gerade Fußball, meinst du? Fußball. Und da waren sehr viele Fans mit Baguettes im Stadion. Also die Franzosen haben schon guten Humor. Ja, oder es waren Russen, die dachten, das trägt man halt so. Nee, die waren offen, also ich glaube schon, die Franzosen waren Und noch besser war, nämlich ein Belgier war gestern als Pommes-Tüte verkleidet. Auch nicht schlecht. Also er hatte in der Belgien-Fahne so eine Tüte an, also wie diese Pappboxen, wo die Pommes drin sind. Mhm. Und um seinen Kopf rum waren überall noch so gelbe Pommesstangen raus. Fand ich schon sehr gut, sich als Belgien-Fan. Ja. Und dann habe ich überlegt, als was würde man als Deutscher gehen? Als Schnitzel, als Bratwurst? Brezel, so Zeug halt. Ja. Oder so in so einem, in einer bayerischen Tracht. Ja, super. Weil alle Deutschen tragen ja Lederhosen. Dank Heimatminister Seehofer. Der setzt das durch. Ja. Gut, dass wir den haben. Ja. Noch. Der Heimatkanzler. Hoffentlich bleibt er uns noch ein bisschen. Ja. Wir haben noch gar nicht über Seehofer in unserem Podcast geredet, gell? Seehofer ist so nicht existent in unserem Podcast, genauso wie hier dieser Mann mit dem Schnurrbart, hier die von 45, vor 45. Folge 18 hier. Ist ja auch. 18, oh, 18 ja. Ist ja auch so ein Hitler-Ding. Aber jetzt haben wir Hitler gesagt. Wir haben schon Hitler am Anfang Hitler. Wir haben Hitler, wir haben auch Führer gesagt. Ja, stimmt, ja. Das erste Wort war Führer. Stimmt, unsere Folge, wir sind nicht nur erwachsen, sondern wir haben auch dieses Mal die Folge mit dem Nazi-Code für Adolf Hitler, ja. Super. Geil. Freust du dich auch schon auf Folge 88? In Folge 88 reden wir wahrscheinlich mal, wie. Da machen wir uns ganz schlechte Tonqualität. Weißt du, wie so ein. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, so eine Wochenschau. Wochenschau, halt, genau. Ja. Oder wir reden mal so Zellophanfolie. Oh ja. Beispiel. Das ist eine gute Idee. Ja. Aber erst, ihr habt noch 70 Folgen. Ja, ihr habt noch 70 Folgen vor euch. Und wir 70 haben Folgen mit Seehofer. Am Donnerstag abgemacht, muss man wirklich so sagen, Folge 100. Wird eine ganz große Live-Revue. Ich spreche schon von einer Revue. Oh. Ich glaube, wir werden sogar 20 Tänzerinnen und Tänzer da haben, die erstmal bei unserem Einlauf irgendwie tanzen werden, wo wir dann in die Performance reingehen. Ja. Weil das ist ganz gut für den Podcast auch. Das haben die Leute, die live vor Ort sind, ja, dass die, können das genau, genießen. Dass die was davon dann haben. Dann drücken wir Aufnahme. Mhm. Und dann machen wir einen Live-Podcast, wo aber auch immer. Weil nur die Leute, die dann live da sind, sehen, wir haben noch so Pantomime zum Beispiel. Geil. Die währenddem wir sprechen, für die nochmal pantomimisch lustig aufbereiten, was wir gerade besprechen. Das würde ich mir wünschen. Ja, also ein paar Gäste will ich noch. Also ich will auf jeden Fall die Frau, die ihrem Hund den Arsch abgewischt hat. Oh ja. Die will ja, ich gerne da haben. Die müssten wir auf. Und den Scientology-Typ, der mir diesen Fragenkatalog in die Hand gedrückt hat. Du triffst wahnsinnig viele interessante Leute. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ich, der Typ, der mich in der Bahn beschimpft hat. Den laden wir auf jeden Fall ein. Dann, um ihn wieder zu versöhnen. Dann hätte ich, ja gut, unsere Gäste, die wir schon da hatten natürlich, die kommen alle vorbei. Die zwei, die wir schon da hatten. Plus ja, zukünftige Gäste bis Folge 100. Kann man ja, sind wir so transparent? Wir haben für heute 3 Leute eingeladen. Ja. Und alle konnten, aber wir haben sie dann wieder ausgeladen. Genau, weil erstmal Bedürfnisse schaffen. Und die werden über die nächsten Folgen, ich sag mal, über die nächsten 42 Folgen wird der ein oder andere Gast. Nee, 42 Folgen. Dann müssen wir uns mal überlegen, welche 3 anderen Leute wir dann auch wieder häufig anfragen, dann wieder absagen, zusagen, absagen. Ah, unser Management hat keine Zeit. Wie heute unter anderem in der Liste Christian Dramitz, den wir als Set da haben wollten. Und dann haben wir aber gedacht, oh nee, Set, nervt die Hörer. Heute wollten wir Christian Dramitz netter haben, einfach weil wir selbst auch heute keine Lust auf... Wir sind eigentlich ja Christian. Wir sind die Christian Dramitze des 20. Jahrhunderts. Was haben wir? Die... Zweite wir sind Jahrzehnt. Die Christian Dramitz Kanadas. Was haben wir denn? Das 21. Jahrhundert. 21. Jahrhundert? Das zweite Jahrzehnt. Ja, 10er Jahre oder das zweite Jahrzehnt. Das zweite Jahrzehnt. Die 80er nennt man ja auch das 9. Jahrzehnt. Ja, aber die 80er klingt einfach besser irgendwie so. Ja. Zum Beispiel. Aber gut ist, ab in 2 Jahren kann man wieder die 20er sagen. Da freue ich mich richtig drauf. Ich hasse dieses 10er und Nuller. 10er und Nuller. Ich freue mich so auf die 20er. Also, muss man ja wirklich sagen, wenn man am Ende eines Jahrhunderts geboren wurde, also Ende, Mitte bis Ende, dann kriegt man diese Spanne von 20 Jahren mit, wo man nie sagen kann, welches Jahrzehnt man gerade lebt. Das sind beschissene 20 Jahre gewesen. Also bis jetzt 18, ja. Ja, 18 Kackjahre. Wobei mir aufpassen müssen, obwohl die 20er, die werden ja noch ganz nett. Ich glaube ja, jedes Jahrhundert wiederholt sich auch so. In den 30ern müssen wir vielleicht mal ein bisschen aware werden. Werden die golden oder roaring, die 20s? Die werden pretty normal. Wird's brummen oder wird's gold? Sie werden pretty normal. würde ich sagen. Pretty normal. Ja. Die Pretty Normal 20s. Da reden sie im Geschichtsunterricht genau, 2095. Da werden sie nämlich dann sagen, damals in den 20ern, also hat schon in den 10ern angefangen und auch in den Nullern, klang schon scheiße, merkt ihr selbst. Aber da hatten die Leute auf einmal Angst vor Sachen, wofür sie eigentlich gar keine Angst vor haben mussten. Und in den 20ern hatten sie einfach weiter Angst, aber auch da ist nichts passiert. Also im Prinzip kann man die ersten 30 Jahre von den 2000ern auch komplett einfach vergessen. Aber Kinder, da kam die Podcast-Szene auf und heutzutage konsumieren wir ja nur noch Podcasts. Bücher sind ausgestorben, das Internet ist tot, bis auf Podcasts und Pornoseiten. Deshalb hört ihr mich jetzt auch gerade auf einem deinem Podcast. Euer Bildungspodcast. So, willkommen Folge 13 zur Geschichtsstunde, bla bla bla. So wird jede Geschichtsstunde wird euch präsentiert von Müsli. Arthur Spooners Fußpuder. Oder Müsli, Seidebacher. Wofür werden die Werbung machen 2095? Ich glaube für Seidebacher. Ja, glaubst du? Also Müsli-Riegel, wenn was solide sich über die Jahrhunderte halten wird, ab der Erfindung, ist der Müsli-Riegel. Genauso wie, ich glaube, also ganz niemals aussterben werden der Schokoriegel und der Müsli-Riegel. Ja, wahrscheinlich. Aber nicht, meinst du nicht in Jetpacks und... Nee, die machen... Ja, aber guck dir an, weil die... Mehr fällt mir nicht ein, mehr gibt's in den, nicht. In den 50ern sind ja keine anderen Produkte wirklich beworben worden als heute. Also technische Unterhaltungsmedien, da werden andere modern sein. Aber sonst Haushaltsmittel, Essenszeug, Autos, Autos, Pflegeprodukte. Baumärkte? Baumärkte. Gab es damals schon so viel Baumarktwerbung? Nee, Baumärkte ist, glaube ich, ein Phänomen, das ja wieder... Also erst musste ja der Supermarkt kommen, um den Baumarkt Platz zu machen. Also ja. Der Supermarkt war ja der erste Baumarkt. Also wenn der Supermarkt... Ja, kann sein. Aber meine Werbewahrnehmung ist auch wirklich scheiße, weil ich gucke einmal die Woche gucke ich Sportschau und die Werbung da sind ja nur Baumärkte, Bier und Autos. Ja, ja. Also sonst nichts. Bei mir ist es ähnlich, aber ich gucke auch manchmal noch vor am Programm der ARD oder ZDF, weil ich einfach den Fernseher anmache. Aber da kommen auch immer nur die gleichen Werbungen und das ist immer so Kranofink Poster. Oh ja. Irgendwelche Rheumasalben. Apothekenumschau. Ja, Apothekenumschau, also alles Gebrechen für Ü-60-Jährige, weil die einfach genau wissen, am Vorabend guckt vielleicht noch hier der Jean-Paul vom Schaumbad. Aber sonst gucken da nur alte Leute deswegen immer. Und gibt super Werbung da auch so. Zum Beispiel, erst kriegst du... was von Ratiofarm? Ja, nee, mein Liebling ist immer, erst kommt immer Voltaren-Schmerzsalbe. Die hat ja Diclofenac drin, so ein Schmerzmittel, was in jeder Salbe ist. Und zwei Werbespots später kommt immer Kütter-Salbe. Haben Sie da auch was von Kütter? Kütter. Kütter. Probier's doch mal mit Kütter. Und Kütter-Salbe hat nämlich kein Diclofenac drin, die ist homöopathisch. Wirkt aber genauso wie andere Schmerzmittel. Und dann kommt wieder Voltaren und dann kommt noch irgendwie ABC-Wärmesalbe oder so. Aber weniger müssen. Haben Sie da was von Kütter? Weniger müssen ist Kranofink-Forter. Ist das gerade? Okay. Ich glaube, es gibt sogar Kranofink Proster und Kranofink Forter. Okay. Wo der Unterschied ist, weiß ich nicht. Forter heißt wahrscheinlich stark. Stark. Stark auf die Prostata reinballern. Haben Sie doch was von Kütter? Probier doch mal von Kütter. Sagen die vielleicht, haben Sie auch was von Kütter? Nee, die geht, also die, genau meine Lieblingswerbung ist, da fährt tatsächlich so eine Rentnergruppe mit dem Fahrrad und dann machen sie Pause und dann so. Steigt die eine vom Fahrrad und so, leuchtet das dann so? Ja, in so einem Kreis, mein Knie. Nee, das leuchtet noch nicht. Und dann geht sie in die Apotheke und dann stehen hinter der Theke des Apothekers, sind so verschiedene Regale zu sehen und da stehen überall nur Schmerzsalben drin. Ja, klar. Und die sind beleuchtet. Und dann sagt sie halt so, ich hätte gerne was gegen Schmerzen im Knie. Dann geht eine Salbe weg, warum auch immer. Dann, aber was verträglich ist, dann gehen schon drei aus. Oh. Und bitte ohne zu viele chemische Wirkstoffe, dann gehen noch mehr aus. Und ich hätte auch gerne irgendwas Natürliches. Und dann bleibt nur noch Kütter über. Und dann sagt sie halt so, ach, Kütter, die nehme ich immer. Wo ja, du dir halt dann auch die Frage stellst, warum zählst du dann alles auf, wenn du eh immer die Kütter nimmst? Hat der Apotheker in dem Spot wenigstens mit den Augen gerollt die ganze Zeit? Oh, nee, er steht eigentlich nur, ich glaube, er hat sich schon aufgegeben. Also ich glaube, da haben sie einen echten Apotheker genommen. Ja. Der einfach du nimmst doch eh wieder die Kütter. Oh, dann nehme ich die Kütter. Frau Schmidt, Sie fahren hier jeden Sonntag vorbei und jedes Mal tut Ihr scheiß Knie weh. Und immer wollen Sie die Kütter. Und jedes Mal wollen Sie die Kütter. Müssen wir das jede Woche machen? Also ich hätte gerne eine Schwertsalbe. Es muss natürlich sein. Ja, Frau Schmidt. Und die Voltaren-Werbung ist nämlich eigentlich auch genauso gut, weil da regt sich eine Katze drüber auf, dass wenn der Enkel da war, früher gemütlich war, aber jetzt ist auch mal total aktiv. Und dann rennt sie immer mit ihrem... Nee, der Enkel erzählt aus der Perspektive. Es gibt einmal eine Katze, die sich aufregt, dass ihr Herrchen wieder aktiv ist. Und dann gibt es so eine... Oh, bei Oma ist immer so langweilig. Immer sitzen wir nur rum. Und dann entdeckt Oma die geil aufputschende Schmerzsalbe. Und dann wird sie voll aktiv. Geil. Und dann ist aber... Tatsächlich sind zwei Szenen drin gewesen, die ein bisschen creepy waren. Die tatsächlich in der neueren Version der Werbung auch rausgelöscht wurden. Okay. Die mich immer unterhalten haben. Einmal geht Oma nämlich duschen. Hat nur ein Handtuch um und cremt gerade ihr wehes Knie mit der Salbe ein. Ich glaube, es wollte er reden. Aber ist okay. Und der kleine Junge guckt so verschmitzt um die Badezimmer oh seiner Oma nach dem Duschen beim Einsalben zu. Die Szene haben sie rausgeschnitten. Okay. Und dann greift nämlich ungefähr zwei Szenen später, greift Oma Enkel so unten am Bauch und kitzelt ihn so komisch. Und die Synchro-Stimme war irgendwie so, oh, Oma! Und das haben sie auch rausgenommen. Also die Szene ist noch zu sehen, aber dieses, okay. Oh, Oma! Weil das klang halt auch ein bisschen penomäßig. Das ist so. Aber schwach und mutlos von dem ausstrahlenden Voltaren. Er kann aber auch, keine Ahnung, gibt ja so viele Salben für Knie. Aber ich nehme immer die Kütter. Mehr Pädophilie in Spots, Werbespots zulassen, finde ich. Also angedeutete. Ja, weiß nicht, ob das ist meine Meinung. Ja, gut. Die habe ich gerade erfunden. Lass ich halt mal so stehen. Gut. Ich habe wenig Meinung, aber dazu, ich bin dafür. Also schreibt Peter, wenn ihr ihn unterstützen will, wird so eine Change.org-Kampagne, irgendwie eine Petition starten. Irgendwie. Also Peter, unterstützt Peter, schreibt. Unterschätzt nicht die Pädophilen im Internet. Da gibt's genug von. Oh Gott. Ich habe eine Armee hinter mir. Oh, und jetzt sind wir der Podcast für die. Oh shit. Oh Gott. Nächste Folge haben wir Zugriffszahlen. Boom. Ja, aber dann bist du alleine da, aber dann kannst du über dein Pedo-Zeug reden. Pedo-Power. Deswegen heißt du auch Pedo. Pedi. Pedi. Ja, Peter kommt von Peterphil. Peterphil. Also krankhaft petersüchtig. Ja. Also du Tierschützer, alter Tierschützer. Peter? Nee, Steinschützer bin ich ja dann. Peterphil. Peter ist der Stein. Ich meinte Peter mit A. Peter. Ach, Peter. Ja, Peter, ja. Habe ich auch noch nie gehört, den Gag. Nee, der ist neu, gell? Aber Peterphil, also Pädophil, von meinem Namen auf Pedo zu kommen, sehr naheliegend, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal gehört habe. Da kannst du froh sein, jetzt ist es in der Welt. Ich bin ja eher Kütterphil. Kütterphil. Ich nehme noch die Salbe von Küder. Du, ja Mensch, heute haben wir uns richtig am Start verquatscht. Ne? Richtig. Also das ist, weil wir geübt waren, weil wir 5 Stunden Auto gefahren sind. Ja, das wird eine fette Folge. Wir hatten, glaube ich, wir haben jetzt gute 35 Minuten gequatscht. Wir hatten 10 Minuten guten Content. Ja. Wenn man das zusammenschneiden würde, wäre das ein richtig guter Podcast. Die Schnittabteilung, die macht das schon. Ja, da wird nichts geschnitten. Nein. Nein. Na gut, wisst ihr ja nicht. Ich überlege gerade, ich hätte Lust, nach der Pause über Technik zu quatschen. Dann könnte man doch unseren Freund mit dem roten Iro. Mit dem roten Iro. Oh, ja. Sascha Lobo, der Mann mit dem roten Iro. Er guckt ernst. Stellt euch dieses ernste Gesicht vor. Stellt euch, währenddem dieser geile Abbinder läuft, stellt euch einfach das Gesicht von Sascha Lobo vor, wie er in die Apotheke geht und den Monolog führt, der da gerne Salbe hätte, aber ohne Schmerzmittel. Hallo. Das ist doch was. Ja. Also. Ja, viel Spaß dabei. Bis cool. Gleich. Peace. Du hast einen roten Iro. So wie Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick. So wie Sascha Lobo. Du hast eine feste Meinung. So wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, wie Sascha Lobo. Du hast einen roten Iro, wie Sascha Lobo. Du hast einen starren Blick, wie Sascha Lobo. Und eine feste Meinung, wie Sascha Lobo. Sascha Lobo. Sascha Lobo. Sascha Lobo. Der hat übrigens tatsächlich, ich habe ja damals gesagt, der schreibt so gut wie nie über Technik. Mittlerweile hat er eine Technikkolumne. Tatsächlich. Und die heißt Die Menschmaschine. Benannt tatsächlich nach einem Kraftwerk-Album. Ja, kommt mir bekannt vor, auch ja. Die Menschmaschine. Ja. Ja, also nach einem Kraftwerk-Album. Da redet er nämlich von Verkopplung von Mensch und Maschine. Also, nee, Technik, wie sie unser Leben beeinflusst, deswegen die Menschmaschine. Deswegen ist er natürlich, hat er natürlich reagiert, hat gemerkt, Mensch, die Poddys reden schon über mich. Der Poddy redet schon uns über mich. Und deswegen hat er sich jetzt entschieden, auch über Technik mehr zu reden. Und unsere Rubrik, er bleibt ja der Schirmherr. Die Rubrik. Genauso wie bei Aktenzeichen XY. Ich muss kurz abschweifen. Habe ich letzten Mittwoch geguckt, weil gucke ich gerne. Oder möchte ich auch abschweifen. Mittwoch, das ist ja der dritte Tag der Woche. Einer von sieben. Warum heißt der Mittwoch? Es ist wirklich die Mitte der Woche. Je nachdem, wie man die Woche definiert. Was sind Wochen? Okay, zurück zur, okay. zum Abschweifen. Ja, aber traditionell fängt es ja mit dem Sonntag an, statt dem Montag. Das war nur ein Scherz. Ich wollte nicht wirklich abschweifen. Ich fand ganz lustig, weil da wird immer der Aktenzeichen XY und der XY-Preis verliehen. Nochmal, wo? Ich habe irgendwann... Aktenzeichen XY, kennst du schon. Ja. Und da gibt es immer den XY-Preis. Ach, der wird verliehen. Ja, für Leute, die besondere Zivilcourage an den Tag gelegt haben und Verbrechen verhindert haben. Oh, sehr gut. Nette Sache. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich ein netter Preis. Dann kam aber raus, der Schirmherr dieses Preises ist immer der Innenminister. Und den haben sie da besucht. Wer ist denn der Innenminister nochmal? Ich habe unser Heimatminister. Ja, der ist doch Heimatminister. Der ist auch Innenminister natürlich. Innenministerium? Ja, weißt du. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Nee, der andere. Horst Seehofer. Ach, der. Genau. Und Horst Seehofer wurde mich dann interviewt und hat dann gesagt, ja, Zivilcourage ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich diesen Preis gewinnen würde, dann würde ich den Marcel Reich-Ranitzky machen. Mir die ganze Veranstaltung angucken. Und dann am Ende hochgehen und sagen, ich nehme diesen Preis nicht an. Und zwar wegen, wegen ihm da. Und dann runtergehen. Gut, abgeschweift. Also, ich möchte keinen Preis von Horst Seehofer bekommen. Ja. Also, ganz wichtig, in den nächsten 4 Jahren keine Preise gewinnen, weil traditionell verleiht meist der Innenminister oder der Bundespräsident. Also, Essenz der Geschichte ist, haltet euch zurück mit Zivilcourage. Verhindert keine Verbrechen. Und wenn... Dann versucht den Aktenzeichen XY den XY-Preis zu gewinnen, um dann tatsächlich den Marcel Reich-Ranitzky. Und es ist auch schlimm, dass ich das hier die letzten 2 Stunden erleben musste. Ganz wichtig. Hallo! Hallo! Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, genau. Also, wenn, dann auch wirklich gucken, dass ihr den Preis gewinnt, damit ihr dann Horst Seehofer. Blamen. Dafür lohnt sich dann auch schon. Sag mal heutzutage noch Blamen? Nee. Blamen. Hat man je gesagt? Nee, ich hab's noch nie gehört. Das ist eine Wortschöpfung von mir, die ich heute zum ersten Mal erfunden habe. Ab morgen sagt jeder Blamen. Wort. Ja, wir sind ja eigentlich wie TV Total damals in den Ende der 90er. Wenn da ein Witz kam, hat den am nächsten Tag der ganze Schulhof erzählt. Morgen sagen alle auf dem Schulhof, weil sie die neue Schaumbad-Folge gehört haben, sagen alle am Montag werden alle auf dem Schulhof, ey, tu mich mal nicht zu blamen. Blame mich nicht, du scheiß Snitch. Blame mich nicht. Ja, hast du Snitch noch nicht in Schaumbad gehört? Neue Folge ist raus, du Blamer. Da gibt es wieder Stitches für die Snitches. Ja. Okay, Sascha Lobo jetzt. Genau, Sascha zurück. Lobo. Da wir Donnerstag unterwegs waren, bist du peinlich berührt aus der Tankstelle rausgegangen, weil ich ein bisschen überfordert war mit dem EC-Karten. Gerät in der Tankstelle. Ich bin tatsächlich während deines Zahlvorgangs aus der Tankstelle gegangen, weil es mir zu unangenehm war. Ja. Der alte Mann versucht, mit einer modernen Scheckkarte zu bezahlen. Ja. Also ich habe tatsächlich die EC-Karte beim ersten Mal richtig reingesteckt. Er hat auch Scheckkarte gesagt. Hab ich? Darf ich mit Scheckkarte bezahlen? Habe ich nicht. Ich habe EC-Karte gesagt. Aber gut, ich habe sie reingesteckt. Der Automat hat sie wirklich nicht erkannt, diese komische Box. Wo ich mich schon beim ersten Mal... Weil du sie falsch rum reingesteckt hast. Nee, ich habe sie richtig rum reingesteckt. Aber da kann man auch wirklich sagen, sie ist ja immer anders. Da ist ja nichts genormt. Muss man wirklich sagen. Mal drehst du den Magnetschreiben nach unten, mal nach oben, mal den Chip nach... Mal, also, das ist wie ein USB. Reißt euch mal zusammen, Hersteller dieser Apparate. Genau. Kann man da nicht mal eine DIN-Norm machen? Einfach immer der Chip nach oben. Das ist mir am liebsten. Chip nach oben, Magnetstreifen nach unten, Chip vorne. Ja. Also, dass ich die Vorderseite der Karte mit diesem kleinen Chip nach vorne reinschieben kann. Genau, und oben. So, ja. Genau, und oben. Das wäre mir sehr recht. Hallo EC-Kartenleserautomatenhersteller, die ihr seid wahrscheinlich nur in Deutschland versammelt. glaube, das ist eine rein deutsche Industrie. EC gibt es nur in Deutschland, ja. Und in Kanada, aber da hören unsere Freunde natürlich die zu. Die zahlen Kreditkarte. Die zahlen mit Kreditkarte. Also, Hersteller, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Chip nach oben, vorne, Magnetstreifen unten links. Zack, rein, fertig. Ja. Und was komplett abgefahren ist, in Norddeutschland bei den EC-Automaten, bei Geldautomaten, ja, steckt man die Karte andersrum rein. Siehst du, nochmals, also die EC-Karten Automaten sind nochmals genormt. Oben. Können wir da bitte mal eine DIN-Norm haben? Bei der Hamburger Volksbank steckt man die Karte andersrum rein als bei der Stuttgarter Volksbank. Das kann doch nicht sein. Also kann da mal ein Heimatminister, das wäre wirklich mal eine Aufgabe, wo er wirklich mal aktiv werden könnte, Normung des EC-Karten Zahlungsverkehrs und Abhebeverkehrs an Bankautomaten. Genau, alles zentralisieren. Scheiß auf Föderalismus. Wir wollen überall gleich unsere EC-Karten reinstopfen. Ja, also das war die erste Hürde, die ich genommen habe. Die habe ich erfolgreich genommen. Es hat aber trotzdem nicht funktioniert. Dann hat die Frau gesagt, da müssen sie nochmal reinstecken. Hat den Zahlvorgang abgebrochen. Woraufhin ich dann tatsächlich, weil ich in Gedanken war, die Karte reingesteckt habe und sofort wieder rausgezogen habe. Also, ich habe sie halt reingesteckt und sofort wieder rausgezogen. Das habe ich noch am Rande gehört. So, sie dürfen die Karte nicht so schnell wieder rausziehen. Warum ziehen Sie die denn jetzt wieder raus? Weil tatsächlich, Sie dürfen die Karte nicht so schnell wieder rausziehen. Warum ziehen Sie die denn jetzt wieder raus? Die Frau hat mich fassungslos angeschaut. Sie hat auch sehr laut und langsam mit ihr gesprochen. Ja. Woraufhin ich dann gesagt habe, hupsala. Mir auch kein logischer Grund einfiel, wofür ich das jetzt getan habe. Und ja, eh in meiner Lesemontur da stand, wo ich mich besonders schick mache, im Anzug mit Seidentuch und so weiter. Ja. Und dann vor ihr stand und sie hat mich, glaube ich, tatsächlich für den letzten Menschen gehalten. Beim dritten Vorgang hat es dann geklappt, aber ich habe gemerkt, ich war der Kunde, also ich glaube auch so Kassiererinnen an der Tankstelle haben am Tag den einen Kunden, den sie wirklich gehasst haben. ich war der an dem Tag. Wahrscheinlich, ja. Genau. Und deswegen Sascha Lobo auch. Wir sind ja auf Perdu mit Sascha Lobo. Ja, ja. Also, der ist ja ein lockerer Typ. Ich habe den noch nie bierernst gesehen. Der ist eigentlich immer locker drauf. Ja, der ist also, Punker, hallo. Ja, genau. Ein Iro. Alter, wir trinken Büchsenbier. Sascha hat ein Lobo. Iro. Oi, Sascha. Ey, wenn du hörst, Sascha, Lob, oi. Sag mal, red mal mit dem Innenminister hier, Seehofer. Wir brauchen eine DIN-Norm. Das ist seine Aufgabe. Genau. Und dann, deswegen dachte ich, das ist eine schöne Rubrik. Mit EC-Karte zahlen. Und Absolut. Dann hast du noch gesagt, dass du dieses System nutzt, wo man die Karte einfach nur noch dran hält und dann piepst. Ja, drauf piepsen. Das ist ein Traum. Das ist der nächste Schritt Richtung Zukunft für mich. Da habe ich tatsächlich Fragen zu. Musstest du die dafür freischalten? Nee, die habe ich irgendwann gekriegt, die Karte. Also alle 4-5 Jahre läuft ja deine Karte ab, dann kriegst du die neue. Da war plötzlich dieses coole Symbol drauf, das aussieht wie ein queres WLAN-Zeichen. Ah, siehst du, habe ich noch nicht. Kann ich also nicht machen. Ah, okay. Ja. Weil ich dachte, ich raff es vielleicht nicht, aber dann kann ich es auch gar nicht machen. Ja, und dann kannst du einfach drauf piepsen und rausgehen. Das ist natürlich praktisch. Das ist geil. Ja. Das ist der nächste Schritt ist dann, dass ich einfach rausgehen kann. Ja. Und ich laufe durch irgendwas durch und das wird dann weggepiepst. Das obwohl, ist mein größter Traum. Ich bin ja auch großer Feind von diesen Self-Service-Kassen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Am Londoner Flughafen oder so haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet, dass ich mich im Ausland darüber aufgeregt habe. Jetzt ist die erste auch in Stuttgart angekommen, und zwar beim Edeka am Killesberg-Areal. Ah. Ist ein Selbstkassierbereich jetzt eingerichtet worden, wo aber dann zwei Frauen stehen, um den deutschen Kunden zu erklären, wie das denn geht. Ja, jeder probiert es einmal aus. Und ich habe das Gefühl, dass diese Kassen gar nicht angenommen werden, weil die versuchen immer die Leute da reinzulocken und keiner hat Bock und dann klappt irgendwas wieder. Ja, es traut sich. Also, keiner, vor allen Dingen klappt auch. Also, ich habe letztes Mal an der Kassenschlange, weil nur eine normale Kasse besetzt war, habe ich diese Selbstbedienkassen wirklich nicht mag. Also, so. Das ist ideologisch, weil ich will ja nicht der arbeitende Kunde werden. Ja, jetzt klaut ihr nur Arbeitsplätze. Ja, natürlich. Und zeitgleich ist. Will ich nicht mit dem Automaten meine Einkäufe abrechnen. Ja, jedenfalls konnte ich da nicht reingelotst werden, weil ich keine Lust drauf hatte. Bin dann zur normalen Kasse gegangen, wo eine echte Frau saß. Und da musste ich aber relativ lange warten und konnte mir diesen Selbstbedienungskassenterminal da auch anschauen. Keiner war vor mir fertig. weil du ja alles selbst abpiepsen musst. Ja, und du bist nicht so erfahrener Abpiepser. Dann hat bei einem, was mit dem Abpiepsen nicht funktioniert, da wurde noch angezeigt, dass er irgendwann nicht bezahlt hat. Also wenn du rausgehen willst, musst du dann den Code scannen und dann wurde gesagt, sie haben da noch nicht gezahlt. Dann musst du wieder eine Kassiererin hinkommen und sagen, ach doch, dann dürfen sie ja doch raus. Dann hat sie ihn einfach rausgelassen. Wahrscheinlich wird der Edeka gerade auch, sind die Diebstahlquoten um 80% gestiegen, ja, weil sie halt immer denken, ah, die Leute haben sich vertan, aber dabei hat jemand eine Flasche Whisky für 40 Euro irgendwie im Dings gehabt. Und zeitgleich hat bei allen vier Kunden, also bei einem hat es funktioniert, bei allen anderen nicht. Okay. Bei den anderen dreien, die ich beobachtet habe. Und zeitgleich haben die länger gebraucht als also ein normaler Kassiervorgang. Ja. Und fast so lange wie ich, der in der Schlange stand. Also ja, aber ich denke, dass irgendwann, es ist halt, fängt halt gerade erst an. Also in 20 Jahren ist das vielleicht normal, dann können die Leute das. Ja, aber dann kassierst du dich halt selbst ab. Ja. Das wie, und wir sind beide große Vapiano-Fans, wo man alles an einer verschiedenen Theke holen muss. Da arbeitest du auch die ganze Zeit für dein Essen. Und dann arbeitest du im Supermarkt auch noch für dein Essen. Ja. Dann gehst du nach Hause und dann musst du auch wahrscheinlich dann auch noch auf einmal selber kochen, anstatt dann einfach deiner Köchin zu geben. Deiner Frau. Nee, deiner Köchin. Also ich habe eine Köchin. Ja, das stimmt, du hast ja auch einen Gärtner. Und ein Gärtner. Kämpfende Kinder. Und ich bin da aber auch, weil ich nicht die Gender-Klischees so bedienen will, ich habe einen Putzmann. Ah. Ja. Das ist wahrscheinlich sauteuer, oder? Die verdienen ja 30% mehr. Die verdienen sogar noch mehr, weil ich habe keinen Putzmann gefunden. Deswegen habe ich so einen Nacktputzer engagieren müssen. Die normal immer so alte Hausfrauen haben, um sich belustigen zu lassen. Also ich habe keinen Mann gefunden, der putzen wollte und deswegen musste ich hier diese teuren Nacktputzer. Aber die machen schön sauber, muss man sagen. Ist halt immer ein bisschen unangenehm. Ich bin nie da, wenn er putzt, sagen wir mal so. Aber auch ganz unterhaltsam, oder? Ich stelle es mir lustig vor, weil er sich dann bückt. Ja, wie gesagt, ich wollte wegen, um nicht jedes Geschlechtsklischee zu bedienen und ich zahle jetzt mehr. Frau kocht, Mann putzt. Also bei Köchin, ja. Ja. Aber eine Sterneköchin halt. Ich habe eine Sterneköchin zu Hause. Die gibt ja sehr wenige Sterneköchin. Ich habe eine aus Luxemburg, Lea Linster aus Luxemburg. Lea, genau. Die Dicke. Ja, und Sarah Wiener hatte ich auch mal da. Haben die aus Österreich? Kann sein. Das sind die einzigen zwei Sterneköchin. Ich weiß gar nicht, ob die Sterne haben, aber nehmen wir mal an, die haben Sterne, weil die auch immer im Fernsehen sind. Die habe ich beide eingestellt. Aber Sarah Wiener hat mir zu viel gebonert. Oh. Bei mir kocht ja Sarah Bona, die wienert mir zu viel. Ja, die hat dir ein paar Seidewürste gemacht. Mein Wiener. Oder? Die Bona, dein Wiener. Wiener. Ah, oh, Wiener ist ein super Nachname. Ja. Vor allen Dingen in den USA. Ja. USA. Neulich, gestern habe ich irgendeinen Bericht über Donald Trump gesehen in Nachrichten. Echt? Da das ist der noch in den Medien, der Typ? Da hat das ganze Publikum wie bei Simpsons USA gebrüllt. War super. Und da hat mir mal wieder klar gemacht, wie geil das ist, dass wir Trump haben. Ja, State of the Free. Land of the Free. Nee, es gibt ja verschiedene Staaten. Ach so, ja. States, habe ich gesagt. States of the Free. Yeah. States of the Free. Nicht State. State of the Art. Land of the Art. State of the Free. States of the Free. States of the Free. State of the Free. States of the Art. Land of the Art. State of the Free. Das wäre super, wenn wir mal Schaumbad T-Shirts machen, dann machen wir einfach das Schaumbad, Land of the Art, States of the Free. Ganz geil. Ja. Hinten so auf dem Rücken, mit umgedrehter USA-Flagge. Ja. Und vorne, aber vorne, also rote Shirts mit einem riesen Maple Leaf, also Ahornblatt. Rot mag ich nicht so. Ich auch nicht, aber ist ja egal, wir machen ja Fanshirts. Also müssen wir ja nicht selber anziehen, ja klar. Und dann also vorne wirklich, also rote Shirts, ein ganz großes Maple Leaf, dann vorne drauf das Schaumbad, hinten drauf Land of the Art, State of the Free und dann eine umgedrehte USA-Flagge im Ahornblatt dann nochmal. Wow, das ist boom. Boom. Wie nennt man es? Mind blown. Mind equals blown. Ja. Geil. Wahnsinn, oder? Ja. Ja, ich kann kein Rot tragen, weil dann sehe ich aus wie Kevin De Bruyne, wenn ich rote Shirts trage. Mir ist gestern beim Belgien-Spiel aufgefallen, dass Kevin De Bruyne wie Prince Harry aussieht. Ja, genau. Aber du siehst nicht aus wie Prince Harry. Wenn, dann ja, siehst du nee, aus ich habe dann halt so ein also rotes T-Shirt, rot leuchtendes Gesicht vor Aufregung. Ich bin immer aufgeregt. Ja. Und das sieht immer scheiße aus. So sieht ja De Bruyne auch aus. Ja, er rennt halt wie ein Verrückter. Ja. und hat dann so einen roten Kopf, weil er so ein blatter ja, Dude ist. Das stimmt, und dann so ein rotes Belgien-Shirt. Mhm. Nee, da gebe ich dir recht, der Bräune sieht scheiße aus. Ja, genau. Vor und allen Dingen ist er auch... Wegen seinem roten Shirt würden die in schwarz spielen, würde er total geil aussehen. Er ist auch ein Widerspruch an sich, ne? Ja, und er ist noch ein Ginger, also roter. Ja, ja, genau, und, das, und er heißt De Bräune. Weißt du, so als hätte er eine schöne Bräune. Ja, was heißt denn? Du kannst doch Belgisch. Ja, ja. De Bräune heißt der gut gebräunte. Der gut gebräunte. Der, okay. Einen schönen Teint. Der Teint. Der Teint. Le Teint. Also, Le Teint. Also De Bräune ist niederländisch und Le Teint wäre dann... Genau, das war wallonisch sozusagen. Hat ja jeder Belgier hat ja drei Nachnamen. Ja. Auf Deutsch heißt er der Gebräunte, auf Niederländisch De Bräune und auf Französisch Le Teint. Le Teint, ja. Frédéric Le Teint, da hat er sogar einen anderen Vornamen. Wie heißt der nochmal? Kevin De Bräune. Kevin, oder? Natürlich, ja. Wie sonst. Kevin Gourani, Kevin De Bräune. Ja. Und Kevin Götze. Ich finde, Mario Götze könnte auch Kevin Götze heißen. Wie findest du die Roginski? Palina Roginski. Palina. Die Bits. Hängen mir ein bisschen zu viel mit Leuten rum, die unseren Podcast zu viel kopieren. Ja. Ja. Und auch unsere Fernsehshow kopiert haben. Ja, aber ich freue mich tatsächlich jetzt mal, wenn ich die sehe. Palina Roginski. Ja, irgendwie mag ich dich. Ich finde die auch ganz lustig. Sollen wir sie mal loben hier einfach? Dass man manche Leute einfach mag, obwohl sie einfach alles verkörpert, was ich nicht besonders mag. Ja, aber sie ist sympathisch, ist sie sympathisch. Wenn man überlegt, sie kommt ja, also sie hat mehr drauf als so ein früheres It-Girl zum Beispiel, weil sie auch eigene Inhalte liefert und glaube ich auch mal Autorin war zum Beispiel. Und wenn du überlegst, was war in den 90ern so im Fernsehen? Verona Feldbusch. Ja. Dann kam irgendwie Jenny Elvers und so weiter. Und für mich ist Palina Roginski in der gleichen Kerbe irgendeine Frau, die immer in den Medien auftaucht. Ja. Aber sie hat wenigstens noch Inhalte und versteht Humor. Und sie hat das gewisse Etwas. Dicke Titten. De Bräune. De Bräune. De Bräune. Ja, in Frankreich würde sie Le Tit heißen. Und in Belgien natürlich... Was heißt denn dick auf Französisch? De Brötzkitz. De Brötzkitz. De Brötzkitz. Palina de Brötzkitz. Ja. Und in Deutschland halt? Palina Roginski. Ja. Gut. Okay. warum sind wir da jetzt drauf? Wo waren wir denn gerade? Wir haben in unserem Podcast noch nie über Brüste geredet. Das ist mir auch unangenehm tatsächlich, so ein bisschen. Nur weil du keine hast. Ja, weil ich keine Brüste habe. Das ist Brustneid. Ja. Ja. Gebe ich auch zu, weil jetzt bin ich natürlich total eifersüchtig. Jetzt denke ich halt so, ja super, jetzt hört Palina wieder die Folge und dann sagt sie halt so, Peter, warum machst du eigentlich mit dem? Der redet eh immer nur über Technik. Nur über Technik. Und über Kütter. Kütter, die Salbe. Nee, dann nehme ich die Kütter. Überleg dir doch mal, du wirst die ganze Zeit mit irgendwie Salben genervt. Willst du denn den Podcast mit mir machen? Du sagst natürlich sofort, Palina, mach mal. Nee, die kommt jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war... Zu Gast. Ja. Zu Gästin. Als Gästin kommt die nicht mehr. Nee. Obwohl, ja, wir haben sie gelobt und dann. Ich glaube halt, wahrscheinlich habe ich in der nächsten Folge einen Podcast mit Palina. Ja, weil ich darf du, nicht kommen. Ne? Weil du sie reduziert hast. Ja. Und Palina, schreib einfach eine PN. Aber dann direkt über meine Jean-Paul-Seite, nicht über die Schaumbad-Seite. Und dann. Kannst du mit Peter den Podcast machen? Ihr dürft trotzdem mein Studio benutzen, auch wenn ich nicht mitmachen darf. Okay. Oder wir machen doch zu dritt. Haben wir mal eine Gästin. Ja, kommt auf Palina Roginski an, ob sie Bock auf mich hat. Naja, mal gucken. Aber es ist auch ziemlicher Quatsch. Wo waren wir davor? Bei Kevin De Bräune. Und davor waren wir bei unserem T-Shirt-Design. Und dann Land of the Free, Donald Trump, USA. Da wir noch keine Abbildung gemacht haben, bewegen wir uns eigentlich auch noch. Wir sind noch bei Sascha-Lobo-Sache. Aber die... Technik haben wir auch abgehakt. Genau, Conclusion. Ich mag mit Kreditkarte zahlen tatsächlich sehr gern. Und finde dieses Piepsen auch eigentlich ganz gut. Ist ja im Prinzip egal. Ja. Und ich mag aber auch noch immer Bargeld, weil mir im Endeffekt tatsächlich, deswegen mag der Deutsche das auch, weil er immer Angst hat vor Datenschutz und so weiter. Wenn ich bar zahle, weiß keiner, was ich gekauft habe. Ja. Und Banken kriegen sehr viel mit. Ja, ich glaube, das haben wir letztes Mal besprochen sogar. Ja. Von daher, also ich Technik fein, aber mit Bedacht. Ich kaufe Alkohol und Zigaretten extra immer mit der mit der Karte das und mein Marihuana auch. Das ist natürlich konsequent nur ungesundes Zeug. Nee, ich will, dass die mich für cool halten, einfach. Das ist so, der Typ, okay. der lebt, der Junge lebt. Weißt du, wenn ich einen Einkaufswagen voll Bier kaufe zum Beispiel, dann zahle ich immer mit meiner Krankenkassenkarte. Da habe ich auf den Chip auch Geld draufgeladen und ich zahle immer mit meiner Krankenkassenkarte. Genial. Ja, also immer, wenn ich ungesundes Zeug kaufe, 20 Tüten Chips, Krankenkassenkarte. Nachts um 3 an der Fritti-Bar noch ein paar fettige Pommes mit Mayo essen, Krankenkassenkarte. Ja. Aber ist auch ganz gut, weil dann hat dein Arzt gleich die Informationen, wie er dich behandeln kann. Sonst lügst du ihn ja nur an. Ja, ich trinke gerade nur ein, zwei Bier getrunken am Wochenende. Smoothie hatte ich am Wochenende. Warum sieht Ihre Leber so scheiße aus? Haben Sie zu viel gesoffen? Nee, ich trinke doch gar nichts. Da muss der Smoothie vergoren gewesen sein. Also Sie wissen doch, wie viel Alkohol Radieschenblätter haben. Da muss der Smoothie doch vergoren gewesen sein. Aber ich habe auch viel Kütter auf mein Bein geschmiert. Vielleicht ist da Alkohol drin, als Wirkstoff. Wissen Sie, ob in Kütter Alkohol drin ist? Natürlich ist da Alkohol drin. Weil sonst wäre es ja nicht natürlich. Aber das sagt die Frau in der Werbung nicht. Ich hätte gerne eine geile Salbe mit Alkohol. Oh, dann nehme ich doch Kütter. Die nehme ich immer. Ich will mit meinen Mädels richtig durchdrehen heute Abend. Da schnüffeln wir doch Kütter. Frau Schmidt, wir haben jede Woche die gleiche Diskussion. Bitte also genau kommen so wie, Sie nie wieder. Klosterfrau Melissengeist oder hier so Doppelherz oder so. Das war ja alles so... um Oma noch zur Alkoholikerin zu machen. Wie hieß das? Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Als Intro, Hüftgold, nee, irgendwas mit Gold. Frauengold, ja. Da war auch Alkohol drin, ja. Also früher wurde den Hausfrauen und den Rentnerinnen irgendwie über medizinische Produkte der Alkohol untergejubelt. Das ist gesund für dich. Nee, nimm ruhig. Dein Mann trinkt ja auch auf der Arbeit ein Korn. Eine Flasche Korn und am Tag. Damit können wir doch auch raussteigen mit dem Comedian, Komiker, mit dem du die größte Verbindung hast. Ja, und du wirst jetzt auch drauf kommen, wenn ich jetzt singe. Wenn ich dann mal traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann immer noch traurig bin, dann trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, dann fange ich an von vorn. Heinz Gerhardt. Wenn ich einmal traurig bin, dann trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, So, stopp. Wir haben noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also, aber jetzt ist der Arjen Robben da und jetzt... ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also da ist schon einiges im Entstehen. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Aber man sieht, Louis van Gaal, er ist immer noch auf der Suche. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Nicht schlecht. Was haben wir denn gemacht? Wo sind wir denn? Ach so, ja. Mehr. Für euch ist eine Sekunde vergangen, für uns 10 Minuten. 10 Minuten. Ich bin mal wieder aus der Wanne rausgestiegen, habe mich schnell mit Feuchtigkeitslotion eingecremt. Damit ich dir beim Rücken geholfen. Beim Rücken, damit ich wie ein Lachs wieder in die Wanne gleiten kann. Weil wenn man so 1,5 Stunden, man wird ja sehr schrumpelig, da tut der Haut ja auch nicht gut. Deswegen öle ich mich immer für die letzte Block immer jetzt mit Bodylotion ein. Und kommt dann wieder wie ein Lachs zu Peter in die Wanne reingeschlittert. Schlittert immer über den Boden. Ja. Das sieht total verrückt aus, wenn er über den Boden gleitet. Wer erst auf Folge 10 eingestiegen ist, weiß er ja gar nicht. Wir sitzen während des Podcasts. Genau, ich platsch mal hier. Jetzt tritt ein dieser Zaunfall. Wir sitzen immer während wir Radio spielen, zusammen in der Wanne. Und dann macht ja auch Spaß. Ganz genau. Macht ja auch ein bisschen. Manchmal lande ich mit meinem großen Zeh in einem Po-Loch. Ja, weil ich ja so gut eingeölt bin. Ja. Im letzten. Oha! Peter, pass auf. Jo! Schon wieder. Wir hatten heute schon viel. Wir hatten Pädophilie, wir hatten Analsex, wir hatten Zehen in Po-Löchern. Ja, das ist tatsächlich so die 18-jährige Folge. Man redet viel über Sex, aber jetzt... Ja. Hatte ich mir auch vorgenommen. Ich habe auch meinen Rotz schon hochgezogen. Stimmt, ja. Du bist wirklich wie so ein 18. Mit 18 ist man ja wahnsinnig arrogant, hält sich für erwachsen und ist eigentlich nur kindisch. Weil man darf jetzt das, auch von und wehen. Das ist unsere Folge. So erwachsen waren wir nie wie heute. Nee, knall die Flasche bitte wieder auf den Tisch. Sorry, ich wollte jetzt richtig Rock'n'Roll sein. Ja, den Tisch aber Hörqualität für die Hörer ist mir ein Anliegen. So wie die richtige Salbe in der Apotheke zu finden. So wie Küter. Wir haben noch die großen sieben vor. Wir haben uns jetzt genau, das fehlen noch. Aber das machen wir zusammen. Ja, machen wir zusammen. Und dafür haben wir heute extra ein eigenes Intro gebastelt, weil wir heute sieben machen. Haben wir ewig geschnitten, gell? Ja, ey, das war's eigentlich langsam. Genau. Also. Los geht's. Ja, play it loud, Peter. Die großen sieben. Mit Peti und Jean-Paul. Dam, dam. Wow. Was sind die großen sieben heute? Die großen sieben Talkshows, die heute nicht mehr laufen oder auch vielleicht noch laufen, aber man guckt ja keine Talkshows mehr. Laufen noch Talkshows? Gute Frage, ich glaube. Gute Frage. Schreibt uns einen Kommi in die Facebook-Spalten oder auf MySpace, ob Talkshows heute noch laufen. Genau. Meine ICQ-Nummer ist 16470133. Meine ICQ-Nummer ist 69600708153456789101,52x-3. Kann gar nicht sein. Weil ich habe noch eine 16470133. Ich habe noch eine 9-stellige gehabt und die Kids nach mir. 10-stellig. Ja, und ich bin sehr spät dazugekommen. Ich habe mir nämlich letzte Woche einen ICQ-Account gemacht. Dann sind die Nummern jetzt so lang. Sind die so lang? Die sind so lang. Weil inzwischen hat jeder Mensch ICQ. Ja. Ja. Ich war unter den ersten 1 Million. Du bist halt unter den letzten 6 Milliarden. Hörst du, auf mein Handy wird die ganze Zeit schon geschrieben. Ja, ja. ICQ auf dem Handy. Gibt es das als App? Vielleicht sollte man ICQ. Let's make ICQ great again. Ja. Ja. Ich hatte einen in meiner Kontaktliste, der hatte eine 8-stellige Nummer. Der war richtig krass. Also ich hatte ja tatsächlich schon, und ich bin ein bisschen jünger als du, mit 15 ICQ tatsächlich. Ich hatte tatsächlich eine 7-stellige. Das war auch nicht gelogen. Okay, da hatte ich eine 8-stellige und mein Kumpel eine 7-stellige? Weil der ist ungefähr so alt wie du. Egal. Ja, ich hatte auf jeden Fall eine 7-stellige Nummer. Weißt du die Nummer noch? Nee, aber ich könnte ja mal in meinem Mates gucken. In meinem AOL-Mails gucken. Wir sind noch gar keine Freunde auf ICQ. Ja, aber ich könnte mal bei meinen AOL-Mails gucken, ob ich da noch den ICQ-Account irgendwo finde. Ja, mach mal. Ja. Also ich weiß meine Nummer noch und ich weiß mein Passwort, glaube ich sogar. Ich habe mein AOL-Passwort-Postfach schon lange gelöscht. Sniper88@AOL.com. War deine E-Mail? Nee, das war nicht ich. Achso, okay. Ein Kumpel oder ein Mitschüler von mir, der hieß wirklich scharfschütze88@aol.com. Cool. Aber bei mir in der Klasse hießen alle irgendwas mit 88, weil wir alle Nazis waren. Nein, weil alle Jahrgang 88 waren. Ja. Gefährlich, gell? Heutzutage denkt man so, oh. Naja, gut. Genau, die großen sieben. Ah, die großen sieben Talkshows, genau. Heute sind wir Abschweifer. Ja, heute sind wir Abschweifer. Also müssen wir die Hörer nochmal mitnehmen. Genau. Also, wir waren bei den großen sieben Talkshows, exakt, die heute wahrscheinlich nicht mehr laufen. Möchtest du den Anfang machen? Ja. Ist ja im Prinzip auch egal. Also, wir machen ja eine gemeinsame Liste. Genau, fang du mal an. Ich fange an mit dem Klassiker, ich glaube auch mit der ersten, Hans Meiser. Okay, habe ich, glaube ich, nie gesehen. Der hatte auch eine Talkshow auf RTL. Weil das wurde schon abgesetzt, bis ich dann Privatfernsehen hatte. Die war auch ein bisschen piefig und Hans Meiser hat sich ja mittlerweile auch so ein bisschen als Reichsbürgerunterstützer hervorgetan. Bei Böhmermann wurde er rausgeschmissen, weil er auch tatsächlich... Ach, im Ernst? Der ist, hat tatsächlich irgend so ein rechtes Verschwörungstheoretiker-Format im Internet moderiert. Also Hans Meiser ist von seiner eigenen Talkshow auf RTL und er hat ja auch Notruf gemacht. Mhm. Die Show auf RTL. Ist er über Neo Magazin Royal runter zu Reichsbürger-Sachen online moderieren. Also deswegen hat die BTF, die Bild- und Tonfabrik, sich von Hans Meiser tatsächlich getrennt. Oh, weil okay. sein kleiner Mann scheinbar gar keine Ironie war, sondern Hans Meisers Meinung. Hat er ernst gemeint. Ja, ernst gemeint. Geil. Also er ist tatsächlich Wutbürger. Ja, also, ja. Also das ist Platz 7. Platz 7, Hans Meiser. Guter Platz 7. Nehmen wir mal Platz 6, Hey Ricky. Hey Ricky. Nee, hey, der Ricky, Verrückte. Hey. Ja, Ricky. Der war so ein aufgedrehter, ja. kleiner dunkelhäutiger Mann. Ja, warum bringst du das jetzt ins Spiel? Damit man sich ihn vorstellen kann. Es spielt eine Rolle, damit man sich ihn vorstellen kann. Nee, das spielt immer. Wäre weiß, okay. hättest du es auch nicht dazu gesagt. Doch, hätte ich gesagt. Wie bei Hans da Weiser. Stimmt, da hast du gesagt. Ja. Hans Weiser, das ist so ein weißer Mann. So ein weißer alter Mann. Ja, das weiß ich noch. Ja. Schneid mal rein. Ja, Ricky war ein bisschen aufgedreht, gell? Ja, der war so aufgedreht und hatte Locken. Das ist alles, was ich darüber weiß. Ich hab zu dem Thema wenig zu sagen. Ich auch, aber ist ja mal gut, wenn man mal eine Liste macht, weil ich glaube, es gab sehr viele Talkshows. Mein oder unser Platz 5, da würde ich sagen, tragische Person, der Kachelmann der 90er, Andreas Türk. Andreas, ich schreibe das mit. Ich schreibe immer alles mit. Andreas Türk. Andreas Türk, war der weiß oder dunkelhäutig? Der war weiß. Okay. Aber der hatte einen Vergewaltigungsvorwurf und wurde dann von ProSieben rausgeschmissen. Ist heute erfolgreicher Geschäftsmann wieder, weil der Vergewaltigungsvorwurf ähnlich wie bei Kachelmann, aber noch eindeutiger keine Vergewaltigung war. Und zwar hat ihm eine Frau vorgeworfen, er hätte sie zu Oralsex auf einer Brücke in München gezwungen. Er hat sie gezwungen, okay. Er hätte sie zu Oralsex, also sie hätte ihn oral befriedigen müssen auf einer Münchner Brücke, die stark befahren ist. Und das war der Vorwurf. Und ProSieben hat sich direkt von ihm getrennt. 3 Monate später wurde er freigesprochen, aber da war seine Talkshow schon abgesetzt. Also ja, tragischer Charakter, aber der hat geschwitzt. Also ja, hat geschwitzt. Der hatte immer so Achselringe. Da hat sich Stefan Raab auch mal drüber lustig gemacht. Mehr weiß ich nicht über Natürlich. Ihn, aber er hat seinen Stefan Weg Raab. Gefunden. Stefan Raab ist auch der oberflächlichste. Ja. Also die Show ist so eine oberflächliche Scheiße. Ja, ist ja auch abgesetzt. Ist ja auch weg. Ist Wenn man ja das heute gucken würde. Also er hat sich einfach nur über Makel von Menschen lustig gemacht. Genau, wie Menschen aussehen und wie Menschen sprechen. Ich bin auch letztens... Oh, der ist ein bisschen dumm. Komm, wir machen ein Meme draus. Im Internet tatsächlich über eine Petition gestoßen, TV Totalbus zurückkommen. Und die hatten tatsächlich, ungelogen, 7 von 2000 Unterzeichnern. 7? Und die Petition lief schon 2 Monate. Ja, gut, also so viel zum Thema Stefan Raab. Der hat ja keine Talkshow war. Aber Andreas Türk, tragischer Charakter, weil ihm ist tatsächlich dieser Vergewaltigungsvorwurf, hat seine Medienkarriere gekostet. Aber er ist, glaube ich, mittlerweile tatsächlich Produzent, hat sich relativ gefangen, ist aber jetzt nicht mehr vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Ja, habe ich lange nicht mehr gehört oder gesehen. Carsten Spengemann gab es auch, aber der ist jetzt nicht in der Off-List, außer Konkurrenz. War der auch vergewaltigt? Nee, der war Dieb. Der war Dieb. Dieb war ja. Aber war er wirklich Dieb oder war nur der Vorwurf? Das ist ja die Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, der wurde verurteilt. Wurde er verurteilt? Das ist die Frage. Aber Diebe sind ja auch okay. Das ist ja irgendwie auch cool. Ja, Dieb. Ja, Diebe, komm, manche Vögel sind Diebe. Ja. Also, du hast bestimmt auch schon mal was geklaut. Ja, klar, ein Lambo. Nee, mal im Ernst, hast du als Kind mal oder als Jugendlicher Sachen geklaut im Supermarkt? Ich war meistens der Ablenker bei uns im Schleckermarkt, weil da war ja nur eine Verkäuferin. Also ich war der an der Kasse stand und gekauft hat. Also ja, du hast geklaut. Ja. Ja. Ja. Ja, ich auch, natürlich. Ja, aber nur gutes Zeug. Also wir haben danach an die Armen verteilt, so wie Robin Hood. Ja. Also wir haben eigentlich nur hauptsächlich Reinigungsmittel gekauft, die mir dann Nacktputzern geschenkt haben. Und Frauengold für eure Frauengold, Mütter. Frauengold für unsere Mitschülerinnen, damit die sich nicht so aufregen. Und Reinigungsmittel, die mir dann den Nacktputzern im Ort geschenkt haben. Weil die ja auch knabbern müssen, die Nacktputzer. Die verdienen zwar mehr, aber die Reinigungsmittel müssen sie trotzdem selbst kaufen. Und deswegen haben wir den Nacktputzern halt gerne mal so einen Frosch-Allzweckreiniger oder so eine Atterbüchse geschenkt. Atter? Kenne ich gar nicht. Atter Scheuermilch. Benutzt heute keiner mehr. Ja, damals hatten Nacktputzer. Nacktputzer hatten früher immer eine Tube Atterpulver dabei. Ah ja. Ja. Siehst du mal. Atterpulver war das Kütter der Nacktputzer. Also was Kütter für alte fahrradfahrende Frauen ist, ist Atter für Nacktputzer. Atter war die Schuhwichse Kanadas. Atter war die Schuhwichse Kanadas. Genau. Die Bartwichse. Bartwichse. Okay. Sollen wir Platz 4 nehmen? Platz 4, ja. Ich bleib beim Mutterkontinent. Menschen, die vom Mutterkontinent stammen. Ah, ja. Arabella. Arabella Kiesbauer. Kiesbauer, genau. Aus Österreich. War die erste Talkshow, die ich Mutterkontinent Österreich. Ja. Mutterkontinent Österreich. Ich notiere das. Arabella. Mit Doppel-L? Ich glaube schon, ja. Arabella. Das war auch die erste populäre Talkshow. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also nur die Hautfarbe war jetzt für mich relevant. Ja, gut. Nee, aber war ein Klassiker. War ein Klassiker. Also war ja die erste, die so auf ProSieben lief, glaube ich auch. Ja, okay. Ich habe ähnlich wie Hans Meiser, davor lief nämlich noch eine, die mal komplett vergessen hat, aber ich konnte mich daran erinnern, Ilona Christiansen oder so hieß die. Oder Ilona Christensen. Die Talkshow hieß einfach nur Sabine Ilona. Christiansen gab's. Nee, es gab Ilona, die Talkshow auf jeden Fall. War eine ältere Frau mit kurzen Haaren, weiß mit Brille. War sie weiß, okay. Sie war weiß mit Brille. Okay. Und ist da, das ja schon der nächste Platz? Das ist der nächste Platz. Ilona, I-L-O-N-A. Und da wurden ein Kumpel und ich mal, als wir in Köln einkaufen waren, so von Skateshop zu Skateshop gegangen sind, gefragt, ob wir da mal Gäste sein wollen. Und wir haben uns überlegt, dass wir nur zum Spaß da als Gäste hingehen könnten und sagen könnten, wir sind homosexuell und wir wollten uns in der Talkshow outen, nur um zu gucken, wie die Gerüchteküche in unserer Kleinstadt losgeht. Und hatten sogar die Einladungskarte, die wir nur noch abschicken hätten müssen. Also wir wurden halt auf der Straße gecastet und eigentlich hätten wir uns nur noch anmelden müssen, dann hätten wir da als Gäste sitzen können, okay, und hätten uns dann da geoutet. Also geoutet. Ah, okay. Fake geoutet als Gäste in der Serie oder in der Sendung. Und dann hatten wir doch zu viel Schiss mit 16 Jahren in der Talkshow. Außerdem hätten unsere Eltern unterschreiben müssen. Was, 1993 oder 1979 so. War das. Die Depeche Mode hatten gerade ihre erste Platte raus. Ja. Kurz vor eurer Heroinphase. Genau, vor unserer Heroinphase. Nee, das war in unserer Heroinphase. Also eigentlich hatten wir die Eier dafür, aber ja. Schwule nehmen ja eh alle Heroin. Genau. Deshalb haben die auch alle AIDS. Ja, ja. Nadeln. Wir sind 1979, gell? Jetzt zeitlich gereist. Ja. Da gab es noch keine AIDS. Deswegen, die nehmen alle Heroin. Also wurde ja immer ein Stempel aufgedrückt, das war der Heroin-Stempel. Freddie Mercury, der Heroin-Typ, der 79 schon bekannt war, glaube ich. Ist auch egal. Hört mehr die Depeche Mode, Queen, ja, die rocken. Queen war 79 ja schon am Start, oder? Egal. Ilona Christensen, gut, habe ich noch nie gehört. Tatsächlich. Vielleicht hieß sie auch anders. Aber auf jeden Fall Ilona hieß sie. So hieß die Talkshow. Okay. Mir ist jetzt ein sehr guter eingefallen. Ich weiß nicht, ob der zählt. Er ist auf jeden Fall weiß. Okay. Weiß? Ja. Jürgen Fliege. Oh, zählt als Talkshow. War aber, zählt, oder? Er war Pastor, gell? Er war evangelischer Pfarrer. Das war einfach die unaufgeregte Version, die öffentlich-rechtliche Version, ja, von, stimmt, ja, von Ricky. Nee, das war die öffentlich-rechtliche Version einer Talkshow. Ja, zählt, genau, auf jeden Fall. Platz 2, auf jeden, yes, Fall. Ja. Nicht richtig, denn Jürgen Fliege, ja. Das stinklangweilig, kam stinklangweilig. Vor, genau, ja, kam früher vor Alfred Biolek. Mhm. Und danach kam noch Bert. Also Bert? Bert? Bert, also, das Brot. Nee, Bert, das war so eine Jugendserie. Nee, die sagt mir nichts. Aber Jürgen Fliege, sehr Jürgen gut. Jürgen, ja, Fliege, notiere ich gleich mal. Mhm. Sehr gut. Dann hätte ich noch zwei und du darfst dir dann eine davon aussuchen. Okay. Dann reden wir darüber. Ich hatte die andere ignorieren wir. Ja, es gibt, okay, doch mehr Talkshows, als ich dachte. Ich glaube, wir kommen gar nicht auf, ich dachte, wir kommen gar nicht auf sieben. Aber ich habe noch im Köcher Britt. Britt, ja. Und Olli Geissen. Beide Scheiße. Beide Scheiße, ja. Britt ist ja auch mit diesem Hagedorn zusammen, gell? Also dieser AWD-Typ, den ich mal in der Liste von Typen hätte, die ich gerne mal treffen würde. Der ist mit Britt verheiratet. Ah, okay. Deswegen nehme ich auf Platz 1 Britt, weil wie fühlt sich eine Frau, die mit diesem AWD-Typen, oder war das Veronika Ferres? Nee, Britt ist... Das war ist doch Veronika nee, Ferres, was du da... Der Typ, der so dieser, ja, Investor-Arsch. Aber Britt Hagedorn ist aber auch mit so einem Typen zusammen. Ich weiß nicht, mit wem Britt Hagedorn zusammen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass sie Hagedorn mit Nachnamen heißt. Ich glaube, die ist mit diesem Maschke von und Veronika Ferres. Carsten Maschmeyer. Carsten Maschmeyer. Vielleicht ist der auch mit... Meier. Ja, ist ja auch egal. Also jedenfalls Britt auch ganz un... Okay, du nimmst Britt, weil ich habe noch einen, aber ich weiß seinen Namen nicht. Ich glaube, es lief auf MTV sogar. Okay. Oder Viva. Ach, Lämmermann. Nein, den hat man schon. Nein, der ist jetzt Krankenwagenfahrer. Nils Bokelberg? Nein. Dann der andere. Jetzt Bogelberg ist jetzt Podcaster. Ja. Er ist in unsere Fußstapfen getreten. Ja, man weiß ja, wie viel Erfolg man mit Podcasts hat. Ja, klar, macht er. Ja, wie hieß denn der andere? Ich weiß, wen du meinst. Nicht Spengemann, nicht. Nee. So ein junger, gut aussehender Typ damals. Ja, ja. Den mochten die Leute. Jetzt die jungen Bogelberg. Leute. Wie hieß denn der andere? Ach, der hieß auch so ähnlich. Ist auch egal. Schreibt uns in die Kommis, wer der war. Er ist jetzt also, auf jeden Fall Krankenwagenfahrer. Ja, ja, ja. Ich habe sogar ein Bild vor mir, aber ich komme nicht auf seine Medienkarriere an Nagel gehängt. Stimmt, ja. Finde ich super. Stell dir das mal vor, bald wird Jimmy Fallon wird Maurer. Ja, ich find das okay, wenn man zu gut bezahlten Jobs weitergeht. Ich meine, Nils Bogelberg macht jetzt einen Podcast. Ja. Verdient also quasi kein Geld mehr. Ja. Und der andere fährt jetzt Krankenwagen. Aber ist es nicht Nils Bogelberg? Nee, der hat auch Bücher geschrieben. Ganz sicher nicht, weil ich Nils Bogelbergs Podcast ab und zu höre. Der heißt Gästeliste Geisterbahn. Ja, aber er kann ja trotzdem Krankenwagen fahren und Podcast machen. Ja, das kann sein. Ja. Aber der macht auch Sachen, der schreibt auch Bücher. Ja, damit verdient man auch kein Geld. Damit verdient man du beschreibst gerade mich. Du beschreibst gerade mich. Ich habe einen Podcast und schreibe Bücher und habe trotzdem kein Geld. Ja. Jetzt weiß ich auch seinen Namen. Jean-Paul Brüben hieß der. Jean-Paul Brüben. Fährt heute gerade. 90er Jahre. Ja. Jean-Paul Brüben. Mir kam eben, aber da habe ich Britt auch wieder mit Inka Bause verwechselt, weil Benjamin von Stuckert-Barre hat mal einen langen Witz aufgebaut bei Lanz in der Talkshow. Da war aber Inka Bause zu Gast, die dieses Bauer sucht Frau moderiert. Die, ja. Und die, da hat Lanz nämlich wieder eine von seinen ganz kniffligen Fragen gestellt, wo er lange ausgeholt hat. Und dann hat Inka Bause einfach nur gesagt, sie glauben ja jetzt wohl nicht im Ernst, dass ich jetzt hier Internas aus dem Sender ausquatsche. Und dann hat Benjamin von Stuckert-Barre gesagt, Frau Bause, wo Sie gerade neben mir sitzen, ist mir auch vielleicht ganz wichtig, weil wir jetzt im öffentlich-rechtlichen sind, aber dass Sie vielleicht auch mal ein Privatfernsehen tragen. Also der korrekte Plural von Internas lautet eigentlich Interna, weil das ist schon der Plural. Und dann war Inka Bause so beleidigt, dass sie die ganze Sendung immer mit Benjamin von Stuttgart geredet hat. Ganz schön empfindlich. Ja, aber er hat sehr schön ausgeholt, um dann aufzuklären, dass Interna schon der Plural ist und sie da kein S mehr dranhängen muss. Was ist der Singular? Internum, würde ich sagen. Ein Internum. Aber man kann ja nur Interna ausquatschen, weil es gibt ja mehrere Sachen. Stell dir mal einen Betrieb vor, der nur ein Internum hat. Ja, aber man quatscht nur ein Internum aus. Es gibt viele Interna. Egal. Naja, war die denn weiß? Das ist noch wichtig. Inka Bause ist weiß. Ja. Benjamin von Stuckert-Barre, weiß. Okay. Markus Lanz, Südtiroler. Ist eine eigene Hautfarbe. Italiener. Ja. Ja. Nee, Südtiroler ist auch kein Italiener, das ist eine eigene Hautfarbe. Der Südtiroler. Südtirolisch. Das ist ein Gen. Oder genau, also die Haut ist weiß, aber innen drin ist man ganz braun. Aber nicht so wie der Afrikaner. Außen eher braun ist und tolerant. Okay. Südtiroler sind ja eher intolerant. Und deswegen sind die außen weiß, innen braun. Also wie ein umgedrehtes Magnum. Der Südtiroler ist ein umgedrehtes Magnum-Eis. Ein weißes Magnum mit so einer schönen Schoko-Füllung. Weißt du, so, du denkst, ein weißes Magnum, leckst dran und dann kommt dir auf einmal diese braune Schoko. Und weil das halt mit rechten Tendenzen ist, lutschst du halt außen und denkst, du lutschst ein Eis an dieser Schokolade. Und sobald das auf ist, kommt diese braune Soße einfach rausgelaufen. Die kommt einfach, das wie ja, wie es bei wie, den ja, Rechten so ist. Die braune Soße kommt rausgelaufen. Das ist halt immer so, du musst sie nur anstupsen und die braune Soße kommt rausgelaufen. Aber das ist jetzt auch fies, Lanz rechts zu nennen, oder? Weil den halte ich jetzt nicht für besonders recht. Nee, Lanz ist einfach nur, wie ich im letzten Drittel unseres Podcasts immer, komplett eingehüllt. Der flutscht überall rein. Das ist ihm komplett egal, wo der reinflutscht. Der passt überall rein. Den Lanz, den kannst du auf den Boden werfen, der findet sein Eckchen. Und zwar auch, jedes Eckchen. Hat auch viel Analsex. Damit können wir heute schließen, oder? Markus, ja. Markus Lanz? Markus Lanz. Markus Lanz, Markus hat, Lanz Analsex. Hat viel Analsex. Aber wir sagen nicht, ob passiv oder aktiv. Da müsst ihr ihn selbst anrufen. Schreibt ihm doch mal auf seine Comments. Kommentiert doch mal sein Facebook-Profil. Genau. Markus, sag mal, aktiv oder passiv? Nix von Analsex sagen, einfach nur aktiv oder passiv. Wie bei Boxen. Oh, haben wir gerade Markus Lanz geoutet? Vielleicht. Haben wir Markus Lanz geoutet? Kommt nächste Woche Philipp Lahn dran und dann Yogi Löw. Wahrscheinlich. Ja. Schauen wir mal. Ja. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Nächsten Monat. Nee, wir tun so, als wäre mein wöchentlicher Podcast. Ach so, ja, ja. Wöchentlicher Podcast. Ja. Meine Zunge wird müde. Ja, wir sind ja auch jetzt... Das ist wie bei einer Lesung. Da dachten auch, bei der letzten Lesung habe ich auch nichts getrunken. Aber am Ende wird die Zunge so müde. Blablabla. Dann klingt ja, ja. man betrunken. Ja, das kenne ich. Ja. Wenn man den ganzen Tag quasselt, dann... Ja, bla bla bla bla bla. Oder wir werden einfach tatsächlich betrunken, ne? Weil wir sind ja jetzt auch beim dritten Bier. Das stimmt. Ja. Ja. Ja. Cool. Das, aber wo wir uns auch von keinem Podcast unterscheiden, am Ende wird es echt dünn. Weil du weißt die ganze Zeit, die Typen sind sich schon am Verabschieden, aber sie trauen sich einfach nicht Tschüss zu sagen. Und deswegen machen wir das, glaube ich, gleich einfach. Ich fasse aber nochmal zusammen. Hans Meiser, weiß. Ricky, schwarz. Andreas Türk, weiß. Arabella, schwarz. Ilona Christensen, weiß. Jürgen Fliege, weiß. Britt, weiß. Markus Lanz, Südtiroler. Also 1 zu 2 zu 4. Ja, ein Südtiroler, 2 Schwarze und 4 Weiße. Ja, wir haben hier auch 8 irgendwie. Ah, okay, 5 Weiße. Ja, also, wir versuchen dran zu arbeiten, dass wir noch ein bisschen mehr equal sind. Wir haben auch, glaube ich, nur 2 Frauen. Nee, wir haben 4 Frauen. 4 Frauen. 4 Frauen. 4 Frauen. 4 Frauen. Nee, 3 Frauen. 3 Frauen. 3. Also, eine davon ist schwarz. Eine davon ist schwarze. Nein. Stimmt auch lesbisch. Damit schließen wir jetzt. Oder Jüdin. Kiesbauer, das ist doch ein jüdischer Nachname. Kiesbauer, genau. Klingt gar nicht österreichisch. Klingt Kies, Schotter, ja. Juden, ja, Geld, genau. Da, ja. Ja. Die braune Suppe läuft aus uns raus. Ja, wie ein weißes Magnum, das gerade angestochen wurde. Leute, cool, das war wieder eine komplett rechtsradikale Folge. Ist aber okay. Ja, ich habe noch versucht, euch Tschüss zu sagen, aber dann hat Peter nochmal die braune Suppe rausgelassen. Ja. Aber dafür fühlt euch gehakt, fühlt euch fett umarmt, bringt Liebe in die Welt. Genau. Und Peter sagt euch jetzt nochmal lieb Tschüss. Letztes Mal hat er euch nämlich beleidigt, heute sagt er euch jetzt ganz, ganz, ganz liebe Worte zum Abschied. Tschüss, danke fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Bleibt, wie ihr seid. Reißt euch zusammen. Kämpft für... nee, egal. Hier Schnitt.